Die Frage, wer Michel Foucault eigentlich war, führt gleich zu Beginn dieser langen Nacht in vermintes Gelände. Bis zuletzt hat der französische Philosoph das starre Gerüst der Identität zurückgewiesen. Wiederholt wandte er sich gegen die Idee einer finalen Wahrheit, die aus Individuen Unterworfene macht. Im Vorwort zur Archäologie des Wissens von 1969 konfrontiert uns der maskierte Philosoph, wie ihn die Tageszeitung Le Monde in einem späten Interview nannte, mit einem unmissverständlichen Appell. Man frage mich nicht, wer ich bin, und man sage mir nicht, ich solle der Gleiche bleiben. Das ist eine Moral des Personenstandes. Sie beherrscht unsere Papiere. In der ersten Stunde der langen Nacht über Michel Foucault werden einige Schlaglichter auf die Stationen seines Lebens geworfen, ohne dass von den vielen Gesichtern des Mannes, der 1984 im Alter von 57 Jahren an der Immunschwächekrankheit AIDS starb, ein einheitlicher Abdruck gegeben wird. Nietzscheanischer Kommunist, arroganter Dandy, kalter Antihumanist, gaullistischer Reaktionär, radikaler Anarchist, gräkophiler Lebenskünstler, dies sind nur einige der Formeln, mit denen man versucht hat, dem ungreifbaren Subjekt Foucault eine Wahrheit auf den Leib zu schreiben. Eine Zeit lang hat er das bei den Strukturalisten beliebte Lied vom Tod des Autors gesungen. Trotzdem wollte Foucault sein Leben unbedingt als einen Teil seines Werkes verstanden wissen. Eine Konstante dieses Lebens ist seine Parteinahme für die Gebrandmarkten unserer Kulturen. Für die Randständigen, die Aus- und Eingesperrten, die in der herrschenden Ordnung keine oder eben nur jene verirrte Stimme zur Verfügung haben, die das Wissensregime ihnen zugedacht hat. Die Wahnsinnigen, die Kranken, die Delinquenten, diejenigen, deren Begehren die Gesellschaft als pervers bezeichnet und die den Apparaturen der Macht bevorzugt unterworfen sind. In der zweiten Stunde wird Foucaults Analytik der Macht untersucht und somit ein zentraler Aspekt seines Denkens behandelt. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie die Komplexe aus Macht und Wissen auf die Körper und Seelen der Menschen einwirken. Wie die Praktiken der Institutionen und die Diskurse der Wissenschaft unsere Subjektivität zurichten und modellieren. Die Bilder, in denen wir uns erkennen, die Begriffe, mit denen wir uns zum Beispiel als sexuelle Wesen beschreiben, ja selbst unsere elementaren Verhaltensweisen sind, so Foucaults These, durch die weitgehend unsichtbaren Spuren der Macht geprägt. Die machttheoretische Phase Foucaults fällt dabei nicht von ungefähr mit seinem radikalen politischen Engagement in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zusammen. Die dritte Stunde befasst sich mit Foucaults Spätwerk, in dem der Philosoph einen Perspektivwechsel vollzieht. Es ist die Zeit der frühen 80er Jahre. Foucault weilt häufig in Kalifornien, experimentiert mit Drogen und ergründet verschiedene Formen erotischen Lustgewinns. Mehr als die Frage, wie wir zu Objekten von Machtverhältnissen werden, wird nun das Thema der Selbstgestaltung in den Blick genommen. Im Rückgang auf antike Techniken des Selbst sucht Foucault nach Möglichkeiten, gerade im Widerstand gegen die Apparaturen der Macht und die Forderung nach Wahrheit, eigene Subjektformen zu entwerfen. Dass es sich bei dem ethischen Programm der Sorge um sich nicht um einen unpolitischen Rückzug ins Private handelt, wie Foucault zuweilen vorgeworfen wurde, wird in einem Text von 1982 deutlich. Wie so oft bei Foucault meinen wir gleichsam hinter den Worten die Stimme Nietzsches zu hören. Der Übermensch streift die kulturell eingespurten Formen des Menschseins ab, wie eine Schlange, die den zu eng gewordenen Käfig ihrer Haut verlässt. Das Hauptziel besteht heute zweifellos nicht darin, herauszufinden, sondern abzulehnen, was wir sind. Wir müssen uns vorstellen und konstruieren, was wir sein könnten, wenn wir uns dem doppelten politischen Zwang entziehen wollen, der in der gleichzeitigen Individualisierung und Totalisierung der modernen Machtstrukturen liegt. Wir müssen nach neuen Formen von Subjektivität suchen und die Art von Individualität zurückweisen, die man uns seit Jahrhunderten aufzwingt. Thank you. Was mich beeindruckt, wenn ich mir meine Kindheitseindrücke in Erinnerung zu rufen versuche, ist, dass beinahe alle meine gefühlsmäßig starken Reminiszenzen mit der politischen Situation verknüpft sind. Die Drohung des Krieges war unser Horizont, unser Existenzrahmen. Weitaus mehr als das Familienleben bilden die Ereignisse des Weltlaufs die eigentliche Substanz unseres Erinnerungsvermögens. Ich sage unseres, weil ich sicher bin, dass die Mehrzahl der Jungen und Mädchen damals dieselbe Erfahrung machte. Unser Privatleben war wahrhaft bedroht, und das ist wahrscheinlich der Grund, weswegen ich von der Geschichte und von der Beziehung zwischen persönlicher Erfahrung und jenen Ereignissen fasziniert bin, in die wir verstrickt sind. Ich glaube, das ist der Ausgangspunkt meiner theoretischen Neigung. Dieser autobiografische Splitter stammt aus einem der späten Gespräche, in denen Foucault bereitwilliger als in jüngeren Jahren über persönliche Belange Auskunft erteilt. Der Philosoph verortet den Ursprung seines Denkens hier in den Erfahrungen der Kindheit. Dass der Mensch in historische Lagen hineingeworfen ist, die seinen Horizont bestimmen, dass kontingente Verhältnisse die kollektive Wahrnehmung prägen, fasziniert schon den Schüler Foucault, der 1943 im von den Nazis besetzten Frankreich die Abiturprüfung ablegt. Die Bedrohung durch den Faschismus, diese Pathologie der Macht, wie er später sagen wird, hat seinem theoretischen wie politischen Leben schon früh eine Richtung gegeben. Knapp 17 Jahre zuvor, am 15. Oktober 1926, kommt Paul-Michel Foucault in der französischen Provinzstadt Poitiers als Spross einer wohlhabenden Ärztefamilie zur Welt. Der erste der beiden Vornamen zitiert den ungeliebten Vater, nach Aussagen von Freunden der Grund, aus dem Foucault ihn ablegt, als er 1945 in Paris anlangt. Fortan nennt er sich bloß noch Michel. Nach einem Spießrutenlauf durch die der eigentlichen Universität vorgeschalteten Prüfungsinstitutionen zieht Foucault 1946 in die Elitehochschule École Normale Supérieure in der Rue d'Ulm ein, um sein Studium der Philosophie und der Psychologie zu beginnen. Eine Zeit des Martyriums nimmt ihren Anfang. Dem 19-jährigen Michel will es nicht gelingen, sich in die Gemeinschaft der Normalians einzufügen, zu deren früheren Jahrgängen so renommierte Gestalten wie Jean-Paul Sartre, Raymond Aron und Maurice Merleau-Ponty gehören. Eine von Leistungs- und Konkurrenzdruck geprägte Atmosphäre lastet auf den Schülern der École. Ehemalige, die anonym bleiben wollen, berichten, jeder Student habe seine eigene Neurose gehegt. Foucault zieht sich in die Einsamkeit zurück und bespöttelt seine Kameraden mit einer grausamen Intelligenz, die bald berüchtigt ist. Mit jedem, der es wissen will, gerät Foucault in Harnisch. Die Kommilitonen von einst beschreiben den jungen Michel als zynisch, aggressiv und psychisch äußerst instabil. Es existiert ein ganzer Strauß von Anekdoten über sein irrlichterndes Verhalten in den späten 40er Jahren. Zum Beispiel findet ihn ein Lehrer auf dem Boden liegend mit zerschnittener Brust und einer Rasierklinge in der Hand. Ein andermal sieht man ihn des Nachts durch die Gänge schleichen, einen Mitschüler mit einem Dolch verfolgend. Ein späterer Kollege, der ihn damals schon gut kannte, behauptet, dass er sein ganzes Leben dem Wahnsinn nahe war. Als er 1948 seinen ersten Suizidversuch unternimmt, wird Michel Foucault in das Hôpital Sainte-Anne verwiesen. Etwas später wird er hier als Praktikant arbeiten und die andere Seite kennenlernen. Bei der ersten Begegnung mit der Institution Psychiatrie, deren Entstehung und Verfahren er in seinem frühen Werk Wahnsinn und Gesellschaft eindrücklich beschreiben wird, kommt Foucault jedoch die Rolle des Patienten zu. Jene an einem bestimmten Punkt in der Geschichte der abendländischen Vernunft gezogene Grenze, die den Irren vom Normalen scheidet, wird für Foucaults Arbeit von großer Bedeutung sein. Überschritten hat er diese Grenze nicht bloß in der Theorie. In einem 1978 geführten Interview mit dem italienischen Journalisten Duccio Trombadori kommt Foucault so unumwunden wie nie auf die Verschränkung von Leben und Werk zurück. Es gibt kein Buch, das ich nicht wenigstens zum Teil aus einer unmittelbaren persönlichen Erfahrung herausgeschrieben hätte. Ich habe ein kompliziertes persönliches Verhältnis zum Wahnsinn und zur psychiatrischen Institution gehabt. Ich habe zur Krankheit und auch zum Tod ein gewisses Verhältnis gehabt. Ich habe über die Geburt der Klinik und die Einführung des Todes in das medizinische Wissen zu einem Zeitpunkt geschrieben, als diese Dinge für mich eine gewisse Bedeutung hatten. Dasselbe gilt aus anderen Gründen für das Gefängnis und die Sexualität. Die meisten seiner früheren Klassenkameraden sind sich darin einig, dass das folgenreiche Werk »Wahnsinn und Gesellschaft« eng mit Foucaults persönlicher Geschichte verknüpft ist. Er rebelliert gegen den Terrorismus der Vernunft, gegen die historisch flüssige Figur des Normalen, die das von ihr Unterschiedene als krank diffamiert. Der junge Foucault ist begeistert von der Möglichkeit des wahnsinnigen Philosophen, der mit seinen obdachlosen Worten die muffigen Häuser der diskursiven Sprache zum Einsturz bringt. Sein philosophischer Widerstand gegen die Normalisierung ist dabei zunächst durch die Literatur vermittelt. Begeistert liest Michel Foucault die Autoren der Überschreitung und Apologeten der Grenzerfahrung, Georges Bataille, Maurice Blanchot, den Marquis de Sade, Pierre Klossowski und, wie sollte es anders sein, Friedrich Nietzsche. Die Erfahrung bei Nietzsche, Blanchot und Bataille dient dazu, das Subjekt von sich selbst loszureißen, derart, dass es nicht mehr es selbst ist oder dass es zu seiner Vernichtung oder seiner Auflösung getrieben wird. Ein solches Unternehmen ist das einer Entsubjektivierung. Die Idee einer Grenzerfahrung, die das Subjekt von sich selbst losreißt, genau das war es, was bei meiner Lektüre Nietzsches, Batailles, Blanchots für mich wichtig war. Und genau diese Idee hat mich dazu getrieben, meine Bücher, wie langweilig, wie gelehrt sie auch sein mögen, stets als unmittelbare Erfahrungen zu verstehen, die darauf zielen, mich von mir selbst loszureißen, mich daran zu hindern, derselbe zu sein. Einmal abgesehen von dem Einfluss, den sein Lehrer und Freund, der französische Theoretiker des Marxismus Louis Althusser, auf ihn ausgeübt hat, war seine Tuchfühlung mit der kommunistischen Partei auch durch die genannten Autoren des Wahnsinns vermittelt. Ein merkwürdiges Paradoxon. Das Interesse an Nietzsche und Bataille bedeutete für uns keine Distanzierung vom Marxismus oder Kommunismus. Es war vielmehr der einzige Zugang zu dem, was wir vom Kommunismus erwarteten. Die Ablehnung der Welt, in der wir lebten, fand gewiss keine Erfüllung in der hegelianischen Philosophie. Wir waren auf der Suche nach anderen Möglichkeiten, uns zu jenem ganz anderen zu verhalten, das wir im Kommunismus verkörpert sahen. Das war der Grund, warum ich mich 1950 ohne große Marx-Kenntnisse, aus Ablehnung des Hegelianismus und aus einem Gefühl des Unbehagens am Existenzialismus der französischen kommunistischen Partei anschließen konnte. Ein nietzscheanischer Kommunist sein, das war natürlich nicht praktikabel und, wenn Sie so wollen, lächerlich. Ich wusste das wohl. Wie in den Sätzen bereits angedeutet ist, war Foucault nicht der Einzige in der Rue d'Ulm, der die herrschenden geistigen Strömungen des Hegelianismus, der Phänomenologie und des Existenzialismus ablehnte. Die Generation des Strukturalismus wird die Philosophie des Subjekts schon bald herausfordern. Mitunter schmutzig geführte Grabenkämpfe in der Welt des Geistes stehen unmittelbar bevor. Im Moment aber ist Jean-Paul Sartre noch eine unangefochtene Lichtgestalt und der Existenzialismus die dominierende Philosophie in Frankreich. Die herrschende politische Ideologie unter den Intellektuellen ist der Marxismus. Spätestens seit 1948 hat sich die kommunistische Partei fest in der École Normale installiert. Die Kanäle des Denkens werden zunehmend von den Glaubenssätzen der orthodoxen Ideologie verklumpt. Von Anfang an sind Foucault die verknöcherten Denkgebäude der kommunistischen Partei Frankreichs zu eng. Die Betonköpfe der Partei begreifen Foucaults Homosexualität als ein Resultat bourgeoiser Dekadenz, als ein banales Entfremdungsphänomen. Althusser bezeichnet diesen Umstand Jahre später als einen der wesentlichen Gründe, die Foucault 1953 dazu bewogen haben, die Partei zu verlassen. Für jemanden, der am Ende des Zweiten Weltkriegs 20 Jahre alt war und der sich von der Moral des Krieges nicht hatte mitreißen lassen, was konnte so jemanden die Politik bedeuten, wenn es darum ging, zwischen dem Amerika Trumans und der Sowjetunion Stalins zu wählen? Der Gedanke, in einer solchen Welt ein bürgerlicher Intellektueller zu werden, Professor, Journalist, Schriftsteller oder was sonst, erschien unerträglich. Die Erfahrung des Krieges hatte uns die Notwendigkeit und die Dringlichkeit einer Gesellschaft bewiesen, die radikal verschieden wäre von jener, in der wir lebten. Diese Gesellschaft, die den Narzissmus zugelassen, die vor ihm im Staub gelegen hatte und dann mit fliegenden Fahnen zu de Gaulle übergelaufen war. Gegenüber all dem empfand ein großer Teil der französischen Jugend tiefe Abscheu. Die Welt und die Gesellschaft, die uns vorschwebte, wäre nicht nur eine andere gewesen, sondern eine, in der auch wir andere gewesen wären. Wir wollten völlig andere sein in einer völlig anderen Welt. In den frühen 50er Jahren arbeitet Foucault als Psychologe am Hôpital Sainte-Anne. Es ist dieselbe Institution, die ihn vormals als Patienten beherbergt hatte. Trotz seiner Skepsis gegenüber der etablierten Psychiatrie interessiert sich Foucault sehr für deren Techniken und Experimente. Er kannte also die Institution und ihre Methoden, ist auf beiden Seiten der Grenze aktiv gewesen, bevor er mit der Abfassung seiner Dissertation über den Wahnsinn beginnt. Diese entsteht im selbstgewählten Exil. Ab 1955 führt Foucault ein Wanderleben, das ihn von Uppsala über Warschau nach Hamburg führt. Er lässt sich treiben, fasst eigentlich den Plan, den Rest seines Lebens auf gepackten Koffern zu verbringen und seine Existenz unter keinen Umständen dem Schreiben zu widmen. Ich habe immer Mühe gehabt, bestimmte Züge des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens zu ertragen. Das ist der Grund, aus dem ich Frankreich 1955 verlassen habe. Schweden galt damals als ein freizügigeres Land. Ich entdeckte aber sehr rasch, dass bestimmte Formen von Freiheit dieselben restriktiven Auswirkungen haben wie eine repressive Gesellschaft. So erläutert Foucault Jahre später die Umstände seines Aufbruchs. Er verweist hier bereits auf die sublimen Formen der Macht, die als Freiheit verkleidet nicht einfach aufhört, Macht zu sein. Was Foucaults Aversion gegen das gesellschaftliche Leben betrifft, lässt sich festhalten, dass er seine Misanthropenmaske in Schweden endgültig ablegt. Er ist als Französischlektor im Institut Français beschäftigt, schließt Freundschaften, nimmt an gemeinsamen Essen und Saufgelagen teil, ruft eine Theatergruppe ins Leben. Vor allem aber baut er eine lebenslange Verbindung zum großen französischen Mythenforscher Georges Dumézil auf, der neben dem Marxisten Louis Althusser, dem Hegelianer Jean Hippolyte und dem Wissenschaftshistoriker Georges Canguilhem zu seinen wichtigsten Impulsgebern zählt. Die nächste Station des Exils ist Warschau, wo Foucault den orthodoxen Kommunismus wahrhaft hassen lernt. Er bekleidet provisorisch den Posten des französischen Kulturattachés und hält Vorlesungen an der Universität. Die damaligen Studenten haben vor allem seine bestechende Intelligenz, seinen Ernst und seine Freundlichkeit in Erinnerung. Michel Foucault ist längst nicht mehr der spröde Einzelgänger, der des Nachts mit einem Dolch durch die Gänge der École spukt. Polen muss Foucault jedoch gleichsam über Nacht verlassen. Zeitzeugen erzählen, er sei eine Affäre mit einem jungen Mann eingegangen, der sich als Mitarbeiter der polnischen Staatssicherheit entpuppt und den Auftrag gehabt habe, die diplomatische Vertretung Frankreichs zu infiltrieren. Die dritte Station der ersten Exilphase ist Hamburg, wo der 32-jährige Foucault in relativer Ruhe, jenseits der Gefahr erotisch-politischer Verstrickungen, die Arbeit an Wahnsinn und Gesellschaft zu Ende bringt. 1960 kehrt er mit dieser vor historischem Mikromaterial berstenden Schrift im Gepäck nach Frankreich zurück. Das Infragestellen unserer Kultur der Rationalität, das Rütteln an den Säulen ihrer stabil geglaubten Diskursgebäude beginnt. In Wahnsinn und Gesellschaft sucht Foucault nach jenem geschichtlichen Ereignis, das den Wahnsinn endgültig von der Vernunft getrennt hat, nach jenem Augenblick, in dem der Dialog zwischen beiden verebbt. Die Sprache der Psychiatrie, die ein Monolog der Vernunft über den Wahnsinn ist, hat sich nur auf einem solchen Schweigen errichten können. Ich habe nicht versucht, die Geschichte dieser Sprache zu schreiben, vielmehr die Archäologie dieses Schweigens. Man muss die Geschichte der Grenzen schreiben, dieser obskuren Gesten, die, sobald sie ausgeführt, notwendigerweise schon vergessen sind, mit denen eine Kultur etwas zurückweist, was für sie außerhalb liegt. Über historiografische Kernerarbeit kommt Foucault zu dem Ergebnis, dass Vernunft und Wahnsinn keine anthropologischen Konstanten sind, sondern Produkte unserer Zivilisation. Der Wahnsinn als Geisteskrankheit entsteht erst im Moment seiner Einsperrung in die Strukturen des Wissens und der Institutionen. Die Vernunft wiederum schafft sich erst im Gegensatz zum Stammeln des Verrückten ihr vernünftiges Antlitz, mit dem sie seither auf der abendländischen Bühne wandelt. Unser Selbstverständnis als vernünftige Wesen ist also auf komplexe Weise mit jener Grenzziehung verbunden, die den Geisteskranken gegen Ende des 18. Jahrhunderts durch Einsperrung ausscheidet. Am 20. Mai 1961 disputiert Foucault seine These, die von Georges Canguilhem betreut wird. Nachdem er den Prüfungsausschuss und das Publikum mit seinen Ausführungen überfahren hat, schließt Foucault seinen Vortrag mit den Worten: Um über den Wahnsinn sprechen zu können, bedürfte es des Talents eines Dichters. Aber Sie haben es, antwortet Georges Canguilhem. Als das Buch erscheint, ist die Rezeption zunächst verhalten. Weite Teile der etablierten Psychiatrie werten die Schrift als einen Angriff, obwohl Foucault über deren aktuelle Methoden nicht ein einziges Wort verliert. Für die etablierte Linke wiederum ist das Thema zu klein. Die Sache der Verrückten liegt abseits der Front, die großen Kämpfe finden anderswo statt. Zunächst wird das Buch im Wesentlichen von Kollegen rezipiert. Viel später erlebt Foucaults erster großer Wurf dann im Zuge der Antipsychiatriebewegung einen zweiten Frühling. Nach 1968 verleihen die neuen sozialen Bewegungen der Schrift eine politische Bedeutung, die ihr ursprünglich nicht zukam. Das Buch über den Wahnsinn treibt wie der Wahnsinn selbst im merkwürdigen Lauf der Geschichte. Durch die Vermittlung von Althusser, Hippolyte und Canguilhem wird Foucault auf den Lehrstuhl für Psychologie in Clermont-Ferrand berufen. In den frühen 60er Jahren ist vom militanten Engagement, das er in den 70er Jahren auf diversen Ebenen entfalten wird, noch nichts zu spüren. Foucault gibt sich sogar mit der gaullistischen Staatsmacht ab. Anstatt deren Abgesandte auf der Straße in Kämpfe zu verwickeln, diskutiert er mit dem Erziehungsminister über eine Reform des französischen Bildungswesens. Auch eignet ihm eher der Habitus des Dandys als der des Aktivisten. Der Mann, der zwischen Clermont und Paris hin und her pendelt, um wöchentlich seine Vorlesung zu halten, trägt weiße Rollkragenpullover und schwarze Samtanzüge. Er wird gleichermaßen geliebt und gehasst. Der Biograf Didier Eribon schreibt, für einige seiner Kollegen sei Foucault nicht weniger als die Verkörperung des Teufels gewesen, zumal er gegen die bürgerlichen Sitten verstößt. In diesen Tagen nimmt Foucaults Liebesbeziehung zu seinem Lebenspartner Daniel Defer ihren Anfang. Ohne sich um die Meinung der universitären Leitung zu scheren, verschafft er ihm einen Assistenzposten. Eines ist auf jeden Fall gewiss. Der Mensch ist nicht das älteste und auch nicht das konstanteste Problem, das sich dem menschlichen Wissen gestellt hat. Wenn man eine ziemlich kurze Zeitspanne und einen begrenzten geografischen Ausschnitt herausnimmt, die europäische Kultur seit dem 16. Jahrhundert, kann man sicher sein, dass der Mensch eine junge Erfindung ist. Nicht um ihn und um seine Geheimnisse herum hat das Wissen lange Zeit im Dunkeln getappt. Der Mensch ist eine Erfindung, deren junges Datum die Archäologie unseres Denkens ganz offen zeigt, vielleicht auch sein baldiges Ende. Das hier zitierte Finale der Ordnung der Dinge löst in den Welten des Geistes und der Politik einen handfesten Skandal aus. Foucault erklärt in seinem Buch, die Wahrheiten jeder Epoche seien durch eine unsichtbare Matrix strukturiert, ein feinmaschiges Netz, das die Wissens- und Aussagenproduktion organisiert. Diese tiefen Schichten, die Foucault als Archäologe des Wissens ergründen möchte, bestimmen, was das Denken im Stillen denkt und umgrenzen den Horizont des jeweils Sagbaren. Die einzelnen Wissensbereiche nun, und seien sie noch so verschieden, sind in jedem Zeitraum aufs engste miteinander verknüpft. So haben die Naturgeschichte, die Grammatik und die Analyse der Reichtümer laut Foucault im klassischen Zeitalter dieselben Grundgesetze. An der Schwelle zur Moderne entwickelt sich dann ein neuer systematischer Zusammenhang, eine neue Episteme. Nicht als kontinuierliche Weiterentwicklung, sondern als Bruch. Der Mensch wird sich hier selbst zum Problem und beschreibt sich in der Biologie, der Philologie und der politischen Ökonomie als lebendes, sprechendes und arbeitendes Wesen. Wenn Foucault ein Verschwinden des Menschen denkt, so sagt er nicht ein Ende der Spezies vorher, sondern den Niedergang einer Figur, die den Menschen zugleich zum Subjekt und Objekt von Erkenntnis macht. Natürlich ist auch die Ordnung der Dinge nicht aus dem Nichts entstanden. Den überbordenden Erfolg, den es feiert, verdankt das Buch nicht zuletzt der Mode des Strukturalismus, der sich Anfang der 60er Jahre mit dem Ethnologen Claude Lévi-Strauss, dem Semiotiker Roland Barthes und dem Psychoanalytiker Jacques Lacan in Frankreich zur führenden Wissenschaftstheorie entwickelt. Zum ersten Mal ist die Philosophie des souveränen Subjekts, ist Sartres Position des Meisterdenkers ernsthaft in Gefahr. Foucault feiert die strukturalen Gegenwissenschaften, die den Menschen als Epiphänomen eines apersonalen Systems ausweisen. Wir haben die Generation Sartres als eine zwar beherzte und großmütige Generation kennengelernt, die sich leidenschaftlich ans Leben, an die Politik, an die Existenz klammerte. Aber wir haben etwas anderes entdeckt, eine andere Leidenschaft, die Leidenschaft für den Begriff, und das, was ich das System nennen will. Die Bruchstelle hat sich an dem Tage gezeigt, als uns Lévi-Strauss für die Gesellschaften und Lacan für das Unbewusste gezeigt haben, dass der Sinn wahrscheinlich nur eine Art Oberflächeneffekt, eine Spiegelung, ein Schaum ist. Und was uns im Innersten durchquert, was vor uns liegt, was uns in der Zeit und im Raum trägt, das System ist. Neben Sartre sind die Marxisten Foucaults bevorzugte Zielscheibe. Im Zuge seiner Analyse der Wissenshorizonte äußert Foucault, der Marxismus schwimme im Denken des 19. Jahrhunderts wie ein Fisch im Wasserglas. Auch die ökonomische Theorie von Karl Marx folgt, so Foucault, den Formationsregeln, die für wissenschaftliche Diskurse in dieser Zeit bestimmend sind. Die Kritik der dialektischen Vernunft ist die großartige und pathetische Anstrengung eines Menschen des 19. Jahrhunderts, das 20. Jahrhundert zu denken. In diesem Sinne ist Sartre der letzte Hegelianer und ich würde sogar sagen, der letzte Marxist. Sartre ist herausgefordert. Seine Antwort lässt nicht lange auf sich warten. In einem Interview mit dem Titel »Sartre antwortet«, das in der Zeitschrift »L'Arc« erscheint, brandmarkt dieser Foucault als einen rechten Denker, einen kalten Antihumanisten, der die Geschichte leugnet. Was finden wir in »Die Ordnung der Dinge«? Keine Archäologie der Humanwissenschaften. Der Archäologe ist jemand, der nach den Spuren einer verschwundenen Zivilisation sucht, um den Versuch einer Rekonstruktion unternehmen zu können. Was Foucault uns bietet, ist eine Geologie. Die Reihe sukzessiver Schichten, die unseren Boden bilden. Jede dieser Schichten definiert die Bedingungen der Möglichkeit einer bestimmten Denkweise, die im Laufe einer bestimmten Periode triumphiert hat. Aber Foucault erklärt uns nicht, was ja gerade das Interessanteste wäre, nämlich wie jedes Denken von diesen Bedingungen aus strukturiert wird und wie die Menschen von einem Denken zum anderen übergehen. Dazu müsste er die Praxis ins Spiel bringen, also die Geschichte, und eben das lehnt er ab. Seine Perspektive bleibt zwar historisch, er unterscheidet zwischen Epochen, eine vorher und eine nachher, aber er ersetzt das Kino durch die Laterna Magica, die Bewegung durch eine Abfolge von Unbewegtheiten. Gezielt wird auf den Marxismus. Es handelt sich darum, eine neue Ideologie zu konstruieren, das letzte Bollwerk, das die Bourgeoisie noch gegen Marx errichten kann. Foucault reagiert mit abgeklärtem Spott. Armselige Bourgeoisie, die kein anderes Bollwerk hat als mein Buch. Und später, in der Zeitschrift La Quinzaine Littéraire, führt er aus: Sartre ist ein Mensch, der ein viel zu bedeutendes Werk zu vollenden hat, ein literarisches, ein philosophisches, ein politisches, als dass er die Zeit zur Lektüre meines Buches erübrigen könnte. Er hat es nicht gelesen, folglich scheint mir das, was er dazu sagt, nicht relevant. Es gibt eine Art Mythos der Geschichte für Philosophen. Wie Sie wissen, sind die Philosophen im Allgemeinen in allen Disziplinen, die nicht die ihren sind, wenig beschlagen. Die Geschichte für Philosophen ist eine große und weitläufige Kontinuität, in der sich die Freiheit der Individuen und die ökonomische oder soziale Determinierung verschränken. Wenn man an eines dieser großen Themen rührt, Kontinuität, effektive Ausübung der menschlichen Freiheit, Verbindung der individuellen Freiheit mit den sozialen Determinierungen, wenn man an einen dieser drei Mythen rührt, fangen die wohlmeinenden Leute auf der Stelle an, Vergewaltigung oder Ermordung der Geschichte zu rufen. Dieser philosophische Mythos der Geschichte, den getötet zu haben, man mir vorwirft. Nun gut, ich bin hingerissen, wenn ich ihn getötet habe. Genau das wollte ich nämlich töten. Und durchaus nicht die Geschichte im Allgemeinen, aber die Geschichte für Philosophen. Ja, die möchte ich ganz und gar umbringen. Foucault wehrt sich aufs Heftigste gegen die Anschuldigung, der Strukturalismus sei eine rechte Ideologie. Im Gegenteil begreifen seine Anhänger ihn als eine linke Alternative zum Marxismus. Doch die Geschichte nimmt ihren Lauf. Kurz darauf will Foucault vom Strukturalismus nichts mehr wissen. Sein Weg führt ihn nach Tunis, wo er als Philosophieprofessor arbeitet. Bald wird er sich seinem neuen Forschungsschwerpunkt widmen, der Macht. Mehr als die Frage, wie die jeweiligen Wahrheitssysteme funktionieren, interessiert ihn nun, auf welche Weise die herrschenden Ordnungen zustande kommen. Politisch führt ihn seine theoretische Wende nach 1968 ins Lager der radikalen Linken. In Tunesien lernt Foucault einen Marxismus kennen, der ihm ungleich sympathischer ist als der, den man in seiner Heimat praktiziert. Er fängt an, sich mit der Studentenbewegung zu solidarisieren und begleitet mehrere Aktionen gegen die Regierung. Zum ersten Mal wird er von Zivilpolizisten bedroht und verprügelt. Der Marxismus ist hier mehr Fluchtpunkt der politischen Aktion, die Genauigkeit der Theorie ist nebensächlich. In Tunesien sah ich mich veranlasst, den Studenten Hilfe zu leisten, aus nächster Nähe etwas ganz anderes kennenzulernen, etwas, das sich von all dem Brummen der Institutionen und der politischen Diskurse in Europa unterschied. Für die jungen Leute stellte der Marxismus nicht nur eine bessere Weise dar, die Realität zu analysieren, sondern zugleich eine Quelle moralischer Energie. Das Bekenntnis zu ihm war gleichsam ein existenzieller Akt von außerordentlicher Tragweite. Ich fühlte mich überwältigt von Bitterkeit und Enttäuschung, wenn ich an die Diskrepanz dachte zwischen der Art, wie die tunesischen Studenten Marxisten waren, und dem, was ich vom Funktionieren des Marxismus in Europa, in Frankreich, Polen und in der Sowjetunion wusste. Sehen Sie, das bedeutete Tunesien für mich. Ich musste in die politische Debatte eintreten. Nicht im Mai 68 in Frankreich, sondern im März 68 in einem Land der Dritten Welt. Wie schon zur Zeit der Debatte um den Algerienkrieg befindet sich Foucault während der folgenreichen Revolten des Pariser Mai, die die französische Gesellschaft in ihren Grundfesten erschüttern, im Ausland. Man kreidet ihm seine Abwesenheit an. Doch nicht sehr lange, denn was Foucault 1968 in Paris verpasst hat, holt er bald doppelt und dreifach nach. Ende 68 übernimmt er den Lehrstuhl für Philosophie an der neu gegründeten Reformuniversität Vincennes, die sich zur Roten Bastion, zum Hort politischer Militanz, entwickelt. Nach Ausschreitungen im Quartier Latin besetzen mehrere hundert Studenten und diverse Professoren, darunter Michel Foucault, am 23. Januar 1969 ihre Fakultät. Das nagelneue Interieur dient als Material für Barrikaden. Es kommt zur Straßenschlacht. Tränengas, Granaten auf der einen, Pflastersteine auf der anderen Seite. Foucault kämpft zusammen mit seinem Freund Daniel Defer an vorderster Front gegen die Polizeikräfte. An der Reformuni sind Kleinkriege zwischen orthodoxen Kommunisten und alternativen Linken, sind Vollversammlungen und Demonstrationen gleichsam Teil des Protokolls. In den Chaostagen von Vincennes wird der militante Intellektuelle geboren, der in den 70er Jahren mit berstendem Furor an allen Fronten gleichzeitig aktiv ist. Foucault begegnet der Geschichte. Nicht die Strukturen gehen auf die Straße. Es sind die Menschen, die den Zumutungen der Macht etwas entgegensetzen. Foucault fühlt sich wie ein auf den Meeresgrund gesunkener Taucher, den ein plötzlicher Sturm an den Strand schwemmt. Mit Beginn der 70er Jahre wird Foucault nicht bloß zum Aktivisten und radikalen Kritiker der Macht. Er selbst wird Teil jener Institutionen des Machtwissens, deren Regeln und Verfahren er analysiert. Im Dezember 1970 hält Foucault am Collège de France, der Spitze des französischen Universitätswesens, seine Inauguralvorlesung. Eigens für ihn ist ein neuer Lehrstuhl zur Geschichte der Denksysteme installiert worden. Der Vortrag mit dem Titel »Die Ordnung des Diskurses« leitet die machttheoretische Wende ein. Es geht darum, wie die schier grenzenlose Fülle des Sagbaren in jeder Gesellschaft auf spezifische Weise verknappt wird. Ich setze voraus, dass in jeder Gesellschaft die Produktion des Diskurses zugleich kontrolliert, selektiert, organisiert und kanalisiert wird, und zwar durch gewisse Prozeduren, deren Aufgabe es ist, die Kräfte und die Gefahren des Diskurses zu bändigen. Von nun an geht es Foucault nicht mehr um die abstrakte Ordnung der Denksysteme, die einander diskontinuierlich ablösen, sondern um die Art und Weise, wie das Wissen in einer Gesellschaft produziert und gemaßregelt wird. Die Zwangssysteme, die den reißenden Bach des Diskurses kanalisieren, artikulieren sich mitunter über Verbote, Tabus und Verwerfungen. Nicht zuletzt aber auch über jene Rituale, die durchlaufen werden müssen, damit eine Person zum Sprechen berechtigt ist. Implizit wirft Foucault hier einen kritischen Blick auf die Funktion seiner eigenen Vorlesung, auf die Institution, deren machtförmige Architektur er beschwört und der er gleichzeitig angehören möchte. Im Vollzug seiner Antrittsvorlesung schmeichelt er sich den Regeln und Sprachspielen, die er machtkritisch in Frage stellt, vorsichtig an. Foucault wird zum Mitglied jener Wissenstempel, deren Vormachtstellung er beklagt. Sein nunmehr erhabenes Wort setzt er ein, um dieser Anklage Nachdruck zu verleihen. Im Januar 1971 gründet Foucault zusammen mit seinem Freund Daniel Defer, der in der maoistischen Gruppe Gauche Prolétarienne aktiv ist, dem Philosophenkollegen Gilles Deleuze und einigen anderen die Groupe d'Information sur les Prisons, kurz GIP. Ziel des Arbeitskreises ist es, Informationen über die Zustände in den Gefängnissen zu sammeln und die Inhaftierten in den Stand zu setzen, buchstäblich das Wort zu ergreifen. Die Initialzündung für dieses Engagement, das Foucault mehrere Jahre intensiv beschäftigt, sind die harten Strafverfolgungen im Anschluss an den Mai 68. Er organisiert etliche Demonstrationen, führt Umfragen unter den Gefangenen und ihren Angehörigen durch. Er unterstützt Gefängnisrevolten, hält Brandreden auf Pressekonferenzen, setzt mit anderen Intellektuellen Petitionen auf. Er engagiert sich für die Rechte maghrebinischer Einwanderer. Außerdem fordert er bedingungsloses Asyl für vietnamesische Boat People und demonstriert gegen Hinrichtungen in Francos Spanien. Und als wären die Querelen der 60er Jahre rund um den Strukturalismus nur ein harmloser Streit unter Freunden gewesen, marschiert Michel Foucault bei Demonstrationen nun Seite an Seite mit Jean-Paul Sartre. Der Mai 68 hat die bisherigen Frontlinien verschoben. Der alte Philosoph wird vom jungen Philosophen links überholt. Thank you. Von den Erfahrungen der frühen 70er Jahre inspiriert, stürzt sich Foucault in die Arbeit an seinem wohl berühmtesten Buch Überwachen und Strafen, das 1975 erscheint. Abermals vergräbt er sich in einer Fülle kleiner Dokumente im Mikromaterial der Vergangenheit, um die Gegenwart in ein anderes Licht zu tauchen. Foucault analysiert die Veränderungen der Strafpraktiken vom späten Mittelalter bis in die Moderne. Das Verschwinden der öffentlichen Hinrichtung durch die Entstehung des Gefängnisses ist ihm zufolge keineswegs als Resultat einer allgemeinen Humanisierung zu werten. Vielmehr bildet sich, auch über das Gefängnis hinaus, mit der Disziplin ein neuer Machttypus, der die menschlichen Körper in den Schulen, Kasernen und Fabriken einer umfassenden Kontrolle unterstellt. 1976 erscheint Der Wille zum Wissen als der erste Band seines Großprojektes Sexualität und Wahrheit, mit dem Foucault die Genealogie der abendländischen Sexualität schreiben möchte. In dem schmalen Büchlein, das schon mit dem Titel auf Nietzsche verweist, stellt Foucault seinen relationalen Machtbegriff vor. Im Gegensatz zu Herrschaft meint Macht bei Foucault stets Machtbeziehung und bezeichnet ein instabiles Kräfteverhältnis, einen feinmaschigen Teppich aus Relationen, der sich horizontal über die verschiedensten sozialen Bereiche breitet. Die Schulen, die Familien, die Krankenhäuser, die Universitäten und Vereine. Auf allen erdenklichen Feldern wuchert das Gestrüpp der Macht, ohne dass es hierfür einen Dünger in Form von Weisungen des Staates bräuchte. Vor allem in der Moderne ist die Macht nicht etwas, das ausschließlich verbietet und unterdrückt. Sie ist vielmehr produktiv und fördert ein erwünschtes Verhalten zutage. So entwickelt sich laut Foucault seit dem 18. Jahrhundert eine Biomacht, die die Bevölkerung als Ressource entdeckt und sich anschickt, Gesundheit und Fortpflanzung und folglich auch das sexuelle Verhalten zu regulieren. Über das Konzept der Sexualität bekommt jede Person ihre spezifische Wahrheit auf den Leib geschrieben. Die Formeln, mit denen wir uns als Subjekte beschreiben, werden in den Werkstätten der Macht produziert. Wer wir sind, so Foucaults pointierte These, hat man uns aufgezwungen zu sein. Anders als bei Überwachen und Strafen gibt es zunächst nur wenig positives Echo auf Der Wille zum Wissen. Wie zuvor bei Wahnsinn und Gesellschaft setzt die fruchtbare Rezeption erst sehr viel später ein, so zum Beispiel in den Gender Studies oder bei den Denkern des Postkolonialismus. Der gekränkte Philosoph beklagt sich trotz hoher Verkaufszahlen über kollektives Missverständnis und gerät vorübergehend in eine persönliche und intellektuelle Krise. Im Jahr 1978 fährt Michel Foucault im Anschluss an den Schwarzen Freitag, der 4000 iranische Demonstranten das Leben kostet, zum ersten Mal nach Teheran. Er ist als Journalist für die italienische Zeitung Corriere della Sera unterwegs und berichtet über die immer heftiger werdenden Aufstände gegen den Schah. Anders als Foucault später vorgeworfen wurde, ist er keineswegs von dem im Pariser Exil ansässigen Khomeini begeistert. Wohl aber von einem revolutionären Pathos, das sich jenseits des westlichen Gegensatzes von Kapitalismus und Kommunismus bewegt. Foucault feiert die politische Spiritualität, von der er glaubt, sie sei der Schlüssel, den Iranern die Tür zu einer anderen Lebensform zu öffnen. Es ist die Erhebung von Menschen mit nackten Händen, die das gewaltige Gewicht lüften wollen, das auf jedem von uns lastet, mehr noch aber auf ihn, jenen Erdölarbeitern, jenen Bauern an den Grenzen der Reiche. Das Gewicht der Ordnung der ganzen Welt. Es ist vielleicht die erste große Erhebung gegen das planetarische System, die modernste Form der Revolte. In den späten 70er Jahren lenkt Foucault sein Interesse auch theoretisch auf mögliche Weisen des Widerstands. Zunächst versucht er über den, wie er selbst sagt, hässlichen Begriff der Gouvernementalität die Kunst der Regierung im Liberalismus zu entschlüsseln. In seinen Vorlesungen am Collège de France beschreibt er Macht nunmehr als auf Handeln gerichtetes Handeln, als Lenkung der Selbstführung. Im Liberalismus, so Foucault, treten die Techniken der Kontrolle und der Disziplin in den Hintergrund. Die Macht operiert so subtil wie nie und spannt die Freiheit der Individuen in ihre Vorhaben ein. Auf komplexe Weise nimmt sie über Hemmungen und Anreize Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit von Verhalten. Im Fahrwasser dieser Forschung wendet sich Foucault dann allmählich den Technologien des Selbst zu. Im Rückgang auf das antike Konzept der Sorge um sich sucht er in den frühen 80er Jahren nach neuen, alten Weisen des Umgangs mit sich selbst, nach Praktiken, mit deren Hilfe sich das Individuum einen eigenen Stil geben kann. Die Ethik des Selbst soll die von der Kultur angebotenen und geforderten Subjektformen zurückweisen und im Widerstand gegen die Apparaturen der Macht neue Modelle des Daseins begründen. In dieser letzten Lebens- und Werkphase begreift Foucault denn auch sein eigenes Leben als Probierstein und Experiment. In Japan lernt er Techniken der Meditation kennen und studiert buddhistische Konzepte der Loslösung vom Selbst. Auch reist er seit den späten 70er Jahren immer häufiger in die USA, wo er zahlreiche Vorträge und Seminare hält. Obwohl einige Vertreter der analytischen Philosophie sein Denken als bloße Literatur und in einer antifranzösischen Wendung als Frog Fog bezeichnen, wird Foucault in den USA binnen weniger Jahre zum Superstar. Vor allem aber experimentiert er in Kalifornien mit Möglichkeiten der Lustgewinnung. Wiederholt gibt er sich Opium, LSD und Kokainröschen hin. Wir müssen die Drogen studieren. Wir müssen die Drogen versuchen. Wir müssen gute Drogen herstellen, die fähig sind, eine äußerst intensive Lust hervorzubringen. Zudem erkundet Foucault die Wirkungen sadomasochistischer Praktiken auf den Körper, wobei ihn nicht zuletzt das in der Erotik lebendige Machtspiel interessiert. Er geht zeitweise vollständig auf in den schwulen Milieus von San Francisco und entdeckt die Homosexualität als Lebensform und Selbstkultur. Die Sexualität ist ein Teil unseres Verhaltens, unserer Freiheit. Sie ist etwas, das wir hervorbringen und das sehr viel weiter reicht als bis zur Entdeckung der Nachtseite unserer Begierde, nämlich bis hin zu neuen Formen der Beziehung, der Liebe, des Schaffens. Das Geschlecht ist kein Verhängnis, es ist eine Möglichkeit schöpferischen Lebens. Es reicht nicht aus, uns als Schwule zu bejahen. Wir müssen auch eine schwule Lebensweise hervorbringen. Den dionysischen Rausch, den freien Gebrauch der Lüste, bezahlt Michel Foucault zuletzt mit dem Leben. Am 25. Juni 1984 stirbt er in Paris an der zu jener Zeit noch kaum erforschten Immunschwächekrankheit AIDS. Kurz zuvor empfängt er im Krankenhaus noch in bester Laune seine Freunde. Die Nachricht von Foucaults Tod löst weit über Frankreichs Grenzen hinaus Bestürzung aus. Auf seiner Beerdigung stehen hunderte Menschen aus verschiedenen politischen und intellektuellen Lagern schweigend beieinander, bis Gilles Deleuze, sein alter Mitstreiter im Denken und im Widerstand, eine Passage aus dem zweiten Band von Sexualität und Wahrheit verliest. Das Motiv, das mich getrieben hat, ist sehr einfach. Manchen, so hoffe ich, könnte es für sich selber genügen. Es war Neugier. Nicht diejenige, die sich anzueignen sucht, was zu erkennen ist, sondern die, die es gestattet, sich von sich selber zu lösen. Es gibt im Leben Augenblicke, da die Frage, ob man anders denken kann, als man denkt, und anders wahrnehmen kann, als man sieht, zum Weiterschauen und Weiterdenken unentbehrlich ist. Aber was ist die Philosophie heute, wenn nicht die kritische Arbeit des Denkens an sich selber? Und wenn sie nicht, statt zu rechtfertigen, was man schon weiß, in der Anstrengung liegt, zu wissen, wie und wie weit es möglich wäre, anders zu denken. Den Auftakt zu Michel Foucaults wohl berühmtestem Buch über Wachen und Strafen bildet eine spektakuläre Hinrichtungsszene. Der Attentäter Robert-François Damiens, der Mitte des 18. Jahrhunderts vergeblich versucht hatte, seinen König zu ermorden, bekam die Rache des Souveräns auf grausame Weise zu spüren. Am 2. März 1757 war Damiens dazu verurteilt worden, vor dem Haupttor der Kirche von Paris öffentliche Abbitte zu tun, wohin er in einem Stützkarren gefahren werden sollte, nackt bis auf ein Hemd und eine brennende 2 Pfund schwere Wachsfackel in der Hand. Auf dem Gräfplatz sollte er dann im Stützkarren auf einem dort errichteten Gerüst an den Brustwarzen, Armen, Oberschenkeln und Waden mit glühenden Zangen gezwickt werden. Seine rechte Hand sollte das Messer halten, mit dem er den Vatermord begangen hatte, und mit Schwefelfeuer gebrannt werden. Und auf die mit Zangen gezwickten Stellen sollte geschmolzenes Blei, siedendes Öl, brennendes Pechharz und mit Schwefel geschmolzenes Wachs gegossen werden. Dann sollte sein Körper von 4 Pferden auseinandergezogen und zergliedert werden. Seine Glieder und sein Körper sollten vom Feuer verzehrt und zu Asche gemacht und seine Asche in den Wind gestreut werden. Das 1975 im Fahrwasser seines politischen Engagements entstandene Werk über Wachen und Strafen ist die erste längere Schrift, in der Foucault sein Denken der Macht entfaltet. Was meint dieses unheimliche Wort? Was ist das für ein Phänomen, von dem Foucault in den 70er Jahren gleichsam besessen scheint und das er überall in der Gesellschaft wahrzunehmen meint? Mit welchen Techniken und Mitteln agiert die Macht? Wie wirkt sie? Und was richtet sie an in uns, die wir ihr ausgeliefert sind? Foucault überlegt in seiner Schrift zur Geburt des Gefängnisses, wie es kommt, dass die beschriebene Hinrichtungsszene eine der letzten ihrer Art ist, die die Archive verzeichnen. Aus welchem Grund verschwindet die öffentliche Tortur, die peinliche Strafe, die sich bis dato unter tosendem Beifall in den Körper des Verurteilten brannte? Wieso beschneidet die Strafe bald nicht mehr den Leib, sondern nur noch die Freiheit des Delinquenten? Die ursprüngliche Deutung, dass mit der Aufklärung ein humanistisches Ideal auf den Plan trete, das mehr Milde, mehr Respekt und mehr Menschlichkeit im Gefolge habe, kann Foucault nicht befriedigen. Schaut man auf das, was ihm im Zuge seiner Gefängnisaktivitäten in den 70er Jahren widerfuhr, ist dieses Misstrauen gegenüber dem Siegeszug einer wohlmeinenden Menschlichkeit kaum verwunderlich. Die Polizeiknüppel waren mit erbarmungsloser Härte auf ihn und seine Mitstreiter niedergegangen. Bei den Gefängnisrevolten in Nancy und anderswo hatte die Staatsmacht mit brutaler Repression reagiert. Human, so die Erfahrung von Foucault und anderen Aktivisten, ging es weder auf der Straße noch in den Gefängnissen zu. Die Beigabe, die den Befunden Foucaults zusätzliche Schärfe verleiht, ist die persönliche Begegnung mit dem Gefängnissystem. Seine Interviews mit Sträflingen und deren Familien, seine Gefängnisbesuche, sein Raufhandel mit der Polizei, seine eigenen kurzen Haftaufenthalte bilden den emotionalen Untergrund seiner sprachmächtigen Machtkritik. Es mag zwar durchaus so scheinen, dass die Gefängnishaft eine gegenüber der Marter menschlichere Strafe darstellt, doch das Gefängnissystem verfolgt laut Foucault weniger hehre Ziele. Die sich seit dem frühen 19. Jahrhundert verändernden Strafinstitutionen machen den Körper auf eine feinere Weise zur Zielscheibe der Macht, als es die Folter- und Todespraktiken des alten Souveräns taten. Das gemeine Verbrechen, das lange Zeit vor allem als Unrecht gegen den König galt, wurde durch ein Fest der Qualen am Körper des Verurteilten gesühnt. Im vormodernen Rechtsverständnis sei es, so Foucault, vor allem darum gegangen, eine durch die Tat verrückte Ordnung wiederherzustellen. Die Macht des alten Souveräns ist eine rein negative Macht, die im Wesentlichen mit Verboten operiert. Das Maß ihrer Straftechnik ist der Grad an Verwüstung, dem der Körper des Verbrechers ausgesetzt wird. Im 18. Jahrhundert entwickelt sich mit den Reformjuristen eine neue Politik des Körpers. Die Bestrafung wird nicht länger in einem exzessiven Blutbad zelebriert. Vielmehr wird der Ruf nach einer nachvollziehbaren Bestrafung laut, die zum Verbrechen im Verhältnis steht. Das neue Strafrecht zielt laut Foucault auf die Seele des Individuums. Jeder Einzelne soll wissen, was genau ihn bei welchem Vergehen erwartet. Die tobende Rache des Souveräns wird durch die gerechte Strafe ersetzt. Seit 1810 erscheint die Macht der milden Mittel auf der historischen Bühne. Statt der Zerstörung des Körpers setzt sie unter dem Einfluss des sich entwickelnden Kapitalismus auf Dressur. Eine neue Technologie der Macht, die produktive, gleichsam positive Effekte zeitigt, bahnt sich langsam aber sicher ihren Weg. In ihrer mikrophysischen Variante brennt sich die Macht nicht länger mit Pomp und Pathos in den Körper des Verurteilten, sie schleicht sich in seine Falten hinein, sickert wie ein unsichtbarer Film durch die Haut hindurch ins Innere. Das öffentliche Zeremoniell weicht der stillen Unterweisung hinter geschlossenen Mauern. Es geht nicht länger darum, den Körper zu quälen, sondern darum, ihn produktiv zu machen, ihn zu disziplinieren. Zweifellos aber lässt sich ein Gedanke festhalten, dass in unseren Gesellschaften die Strafsysteme in eine bestimmte politische Ökonomie des Körpers einzuordnen sind. Selbst wenn sie auf gewaltsame oder blutige Züchtigungen verzichten, selbst wenn sie die milden Methoden der Einsperrung oder Besserung verwenden, geht es doch immer um den Körper und seine Kräfte, um deren Nützlichkeit und Gelehrigkeit, um deren Anordnung und Unterwerfung. Die politische Ökonomie des Körpers beschränkt sich, so Foucault, jedoch nicht auf das Gefängnis als schmutziges Hinterzimmer der ordentlichen Gesellschaft. Es ist vielmehr so, dass sich seit Ende des 18. Jahrhunderts überall im öffentlichen Raum kleine Züchtigungstheater entfalten, die allesamt einen ähnlichen Spielplan haben. Die Kasernen und Schulen, die Fabriken und Krankenhäuser gebrauchen die Disziplin, um den Individuen jene Gewohnheiten einzuverleiben, die einen reibungslosen Ablauf garantieren. Ein penibles Zeitregime, ein durchgetaktetes Tagesprogramm, einstudierte Exerzitien und Handlungsabläufe formen den modernen Menschen. Die Mikrophysik der Macht besteht aus einer Vielzahl winziger Regelungen und Maßnahmen, die den Alltag bis ins Letzte durchwirken. Was in der Werkstatt, in der Schule, in der Armee überhand nimmt, ist eine Mikrojustiz der Zeit, Verspätungen, Abwesenheiten, Unterbrechungen, der Tätigkeit, Unaufmerksamkeit, Nachlässigkeit, Faulheit, des Körpers, falsche Körperhaltungen und Gesten, Unsauberkeit, der Sexualität, Unanständigkeit, Schamlosigkeit. So fördern die Institutionen mit der Macht der milden Mittel ein normales, lineares Verhalten zutage. Abweichende, gleichsam krumme Gangarten werden in ewigen Routinen begradigt. Die Erziehung zum Normalverhalten bestimmt das Programm der staatlichen Institutionen. Im Ancien Regime war die Macht noch eine weitgehend sichtbare. Im Moment ihrer Ausübung wollte sie als öffentliches Fest und als Abschreckungsritual unbedingt gesehen werden. Nun wird die Macht selbst unsichtbar. Nicht mehr sie ist es, die beobachtet wird. Es sind vielmehr die Untertanen, die man aus dem Schatten heraus in ein helles Licht zerrt. Foucaults Anschauungsmodell für die moderne Beobachtungs- und Kontrollgesellschaft, die sich seit dem späten 18. Jahrhundert entwickelt, ist das sogenannte Panoptikon. Diese besondere architektonische Konstruktion stellt wiederum wenig verwunderlich einen Idealtypus neuzeitlicher Gefängnisse dar. Um einen spiegelverglasten Wachturm herum legt sich ein Ring aus Zellen. Was in den Zellen vor sich geht, kann von jenem Turm aus, der das Zentrum des Gebildes darstellt, jederzeit überwacht werden. Die Häftlinge sehen ihrerseits nicht, ob der Wachturm augenblicklich besetzt ist. Ohne die Überwacher selbst zu sehen, wissen die Gefangenen also nicht, ob sie gerade gesehen werden oder nicht, und müssen doch jederzeit damit rechnen. Daraus ergibt sich die Hauptwirkung des Panoptikon, die Schaffung eines bewussten und permanenten Sichtbarkeitszustandes beim Gefangenen, der das automatische Funktionieren der Macht sicherstellt. Die Wirkung der Überwachung ist permanent, auch wenn ihre Durchführung sporadisch ist. Die Perfektion der Macht vermag ihre tatsächliche Ausübung überflüssig zu machen. Der architektonische Apparat ist eine Maschine, die ein Machtverhältnis schaffen und aufrechterhalten kann, welches vom Machtausübenden unabhängig ist. Die Häftlinge sind Gefangene einer Machtsituation, die sie selber stützen. Das Panoptikon ist eine Maschine zur Scheidung des Paares Sehen, gesehen werden. Im Außenring wird man vollständig gesehen, ohne jemals zu sehen. Im Zentralturm sieht man alles, ohne je gesehen zu werden. Das hier beschriebene Modell ist für Foucault eine Folie, die sich von den Ausnahmesituationen Delinquenz, Wahnsinn, Siechtum und Devianz her auf den gesamten Gesellschaftskörper ausbreitet. Überall im gesellschaftlichen Raum müssen die Individuen damit rechnen, gesehen und überwacht zu werden. Die Folge ist eine Verinnerlichung des zwingenden Blicks der Macht, die eine Selbstkorrektur des Verhaltens befördert. Unwillkürlich kommen die Menschen an den roten Ampeln zum Stehen. Sie richten ihr Handeln ohne manifesten Zwang an den Geboten und Vorgaben der Macht aus. Die panoptische Gesellschaft hat auch ohne die permanente Präsenz der Machtschergen den Charakter eines Polizeistaats. So wie das im Panoptismus omnipräsente Auge, ist auch die Macht ein Phänomen, das allerorten Wirkung entfaltet. Macht ist für Foucault keine Substanz, die sich ausschließlich in gewissen Zentren konzentriert, etwa in den Händen einer Regierung oder auf Konten des Kapitals. Die klassischen Herrschaftstheorien, zum Beispiel diejenigen marxistischer Provenienz, machen Foucault zufolge den Fehler, die Macht als exklusiven Besitz einer herrschenden Klasse zu deuten. Sodann missverstehen sie die Macht als etwas, das lediglich von oben nach unten wirkt und den sozialen Raum in Herrscher und Beherrschte gliedert. Sie begreifen die Macht als eine juridisch negative Macht des Verbots und unterschätzen die technisch positiven Aspekte der Anregung. Zudem siedeln sie die Machteffekte allein im Bewusstsein an und vergessen die Zurichtung des Körpers. In seiner Antrittsvorlesung am Collège de France im Jahre 1970 hatte Foucault selbst noch ausschließlich die negativen Aspekte der Macht besprochen. Die Mechanismen der Verknappung, die den Diskurs beschneiden und festlegen, was in einer Gesellschaft gesagt werden kann und was nicht. Mitte der 70er Jahre wirft er seine bisherigen Annahmen über Bord. Er betont nun immer stärker den produktiven, den gestaltenden Charakter der Disziplinarmacht. Es ist bezeichnend für Foucault, dass er an seinem eigenen Werk fortlaufend Korrekturen vornimmt. Zu keiner Zeit richtet er sich ein im schon Gedachten, um dann bloß noch den eigenen Mythos zu verwalten. Wie sich noch zeigen wird, hat er auch das Modell der Disziplin durch eine andere Vorstellung ersetzt. Seit Ende der 70er Jahre scheint ihm dieses zu starr, um die Machtmechanismen in demokratisch verfassten Gesellschaften adäquat beschreiben zu können. Zur Zeit von Überwachen und Strafen aber dreht sich noch alles um die Disziplin. Das negative Machtmodell, das im Wesentlichen den Herrscher und seine Gesetze in den Blick nimmt, mag den Strukturen des Absolutismus noch halbwegs gerecht werden, für die Moderne aber greift es entschieden zu kurz. Die politische Theorie ist von der Gestalt des Souveräns besessen geblieben. Was wir brauchen, ist eine politische Theorie, die nicht um das Problem der Souveränität, also des Gesetzes, also der Untersagung herum aufgebaut ist. Man muss dem König den Kopf abschlagen. Und in der politischen Theorie hat man das noch nicht getan. Foucault unterscheidet die Macht als wechselseitigen Beziehungsmodus von der einseitigen Herrschaft des Souveräns. Anders als diese hat die Macht nicht bloß eine vertikale, sondern außerdem eine horizontale Achse. Auf jedem sozialen Feld entfaltet sie ihre Wirkungen auch von unten und unabhängig von den Weisungen eines staatlichen Zentrums. Die Fabriken und Vereine, die Hochschulen und Werkstätten, die Familien und Freundschaften, die Ehen und Affären, jede Institution ist ein pulsierendes Machtfeld, in dem jeweils eigene Regeln des Kampfes und der Auseinandersetzung gelten. Die Macht ist ein wechselseitiges Geschehen. Sie durchwirkt die Beziehung zwischen Personen, die bemüht sind, das Verhalten des jeweils anderen zu beeinflussen. Macht beschreibt ein strategisches Spiel, in dem die Kräfteverhältnisse sich fortlaufend wandeln können. Und auch die schwächsten Spieler kommen auf die ein oder andere Weise zum Zug. Für Foucault gibt es kein Außerhalb der Macht, keine herrschaftsfreie und vollständig befriedete Gesellschaft. Auch der Widerstand findet notwendig im Innern eines Machtfeldes statt. Zu keiner Zeit ist Foucault seinem geistigen Ahnherrn Friedrich Nietzsche so nahe wie in den 70er Jahren, in denen er die Macht zum ultimativen Prinzip erklärt. Wie einst bei Heraklit wird der Krieg, der Konflikt, zum Vater aller Dinge, zum Modell des Zwischenmenschlichen, zum Motor der Geschichte erklärt. Unter Macht scheint mir es zunächst zu verstehen, die Vielfältigkeit von Kräfteverhältnissen, die ein Gebiet bevölkern und organisieren. Das Spiel, das in unaufhörlichen Kämpfen und Auseinandersetzungen diese Kräfteverhältnisse verwandelt, verstärkt, verkehrt. Die Strategien, in denen sie zur Wirkung gelangen und deren große Linien und institutionelle Kristallisierungen sich in den Staatsapparaten, in der Gesetzgebung und in den gesellschaftlichen Hegemonien verkörpern. Zwar bündelt sich die Macht, verdichtet sich an bestimmten Stellen, trotzdem ist sie eine Beziehung und bleibt ihrem Wesen nach immer in Bewegung. Macht ist etwas, das den gesellschaftlichen Raum vollständig durchdringt. Eine machtfreie Gesellschaft ist für Michel Foucault eine abstrakte Idee. So kann man seine Theorie als Abgesang auf den Traum einer finalen Revolution, einer von jeder Macht befreiten Gesellschaft lesen. Wohl aber fordert sein Denken die lokalen Kämpfe, das permanente Aufbegehren gegen die als Unrecht empfundenen Verhältnisse. Foucaults Frühwerk Wahnsinn und Gesellschaft war seiner Zeit von den Marxisten nicht beachtet worden. Zu abseitig, zu unwichtig schien die Sache der Verrückten im Vergleich zu den großen Kämpfen gegen Imperialismus und Kapital. Ohne einen klaren Begriff davon zu haben, war Foucault im Grunde schon damals den Mikromächten auf der Spur gewesen. Nur hatte sein Buch auf den großen Bühnen des Widerstands keinen Anklang gefunden. Nach 1968 gewinnen die sektoriellen Kämpfe jedoch mehr und mehr an Bedeutung. Die neuen alternativen Bewegungen, die sich vom etablierten Kommunismus abwenden, widmen sich auch den sogenannten Nebenwidersprüchen des kapitalistischen Systems. Der Kampf gegen die Diskriminierung der psychisch Kranken, der Inhaftierten, der Frauen und der Homosexuellen gewinnt zunehmend an Profil. Ganz plötzlich stehen Michel Foucaults Werke im Zentrum der Aufmerksamkeit. Für die lokalen Kämpfe stellen sie das geeignete Rüstzeug dar. Alle meine Bücher sind, wenn Sie so wollen, kleine Werkzeugkisten. Wenn die Leute sie aufmachen wollen und diesen oder jenen Satz, diese oder jene Idee oder Analyse als Schraubenzieher verwenden, um die Machtsysteme kurz zu schließen, zu demontieren oder zu sprengen, einschließlich vielleicht derjenigen Machtsysteme, aus denen diese meine Bücher hervorgegangen sind, nun gut, umso besser. Besonders in seinen frühen Werken hatte Foucault allenthalben betont, dass ein Denken immer auf den historischen Schoß verweist, dem es entsprungen ist. Jede Idee, jede Aussage gründet in einer raumzeitlichen Situation. Es ist nicht zu sehen, von welcher Seite aus, von rechts oder von links, man dieses Problem der Macht hätte stellen können. Rechts wurde es nur in Begriffen wie Verfassung, Souveränität und so weiter, also in Begriffen des Rechts gestellt, von Seiten des Marxismus in der Begrifflichkeit von Staatsapparaten. wie sie konkret und im Einzelnen in ihrem spezifischen Charakter und in ihren Techniken und Taktiken ausgeübt wurde, danach forschte man nicht. Man begnügte sich damit, sie beim anderen, beim Gegner polemisch und pauschal zugleich anzuprangern. Die Macht im sowjetischen Sozialismus wurde von seinen Gegnern Totalitarismus genannt, und im westlichen Kapitalismus wurde sie von den Marxisten als Klassenherrschaft angeprangert. Die Mechanik der Macht jedoch wurde niemals analysiert. Mit dieser Arbeit konnte erst nach 1968 begonnen werden, das heißt ausgehend von den alltäglichen und an der Basis geführten Kämpfen und mit denen, die sich im äußerst feinmaschigen Netz der Macht damit herumzuschlagen hatten. Dort ist das Konkrete der Macht und zugleich die wahrscheinliche Fruchtbarkeit dieser Analysen der Macht sichtbar geworden, sich dieser Dinge zu vergewissern, die bis dahin außerhalb des Feldes der politischen Analyse geblieben waren. Um die Dinge sehr vereinfacht zu sagen, die psychiatrische Internierung, die mentale Normierung der Individuen und die Strafeinrichtungen haben sicher eine ziemlich begrenzte Wichtigkeit, wenn man allein nach ihrer ökonomischen Bedeutung sucht. Umgekehrt sind sie im allgemeinen Funktionszusammenhang der Macht mit Sicherheit wesentlich. Solange man die Frage der Macht so stellte, dass man sie der Instanz der Ökonomie und dem von ihr gewährleisteten Interessensystem unterstellte, musste man dieses Problem zwangsläufig für wenig bedeutend halten. Erst nach 1968, so Foucault, ist die Welt für seine Machtanalysen bereit. Mit der Entwicklung von lokalen Zellen, die gegen mehr aufbegehren als gegen die ökonomischen Verhältnisse, hat der Widerstand auf weiter Flur gestreut. Von der Psychiatrie bis ins eheliche Schlafzimmer werden die im Machtspiel Begünstigten angegriffen. Foucault verknüpft die Geschichte der modernen Machttechnologien mit der Entstehung der Humanwissenschaften. Der Mensch, der in den Institutionen, zum Beispiel im Gefängnis oder in der Psychiatrie, einer permanenten Beobachtung untersteht, wird auf allen Ebenen durchleuchtet und zum Gegenstand des Wissens gemacht. Die Psyche wird zur entzifferbaren Landkarte erklärt. Die Triebe, die sich hinter dem Verbrechen oder dem wahnhaften Gestammel im Dunklen verborgen halten, werden gewaltsam ans Licht gezerrt. Der Charakter und seine Anomalien, die vielfältigen Begehrensformen des Menschen, entwickeln sich zur Zielscheibe umfassender Normalisierungsprogramme. Die Zurichtungen, denen der Körper in den verschiedenen Institutionen und sei es bloß in der Familie ausgeliefert ist, haben auch die Seele des Individuums im Visier. Jene Seele aber, so Foucaults radikal historisierende These, wird erst im Spannungsfeld von Macht und Wissen produziert. Das Verhältnis des Individuums zu sich selbst, die Art und Weise, in der jeder einzelne Ich sagt, ist ein Gefängnis, das von den Apparaten des Machtwissens hervorgebracht wird. In Überwachen und Strafen präsentiert Foucault bereits ein Gerüst dieser Gedanken. Der Mensch, von dem man uns spricht und zu dessen Befreiung man einlädt, ist bereits in sich das Resultat einer Unterwerfung, die viel tiefer ist als er. Eine Seele wohnt in ihm und schafft ihm eine Existenz, die selber ein Stück der Herrschaft ist, welche die Macht über den Körper ausübt. Die Seele, Effekt und Instrument einer politischen Anatomie. Die Seele, Gefängnis des Körpers. In dem schmalen, stark komprimierten Buch »Der Wille zum Wissen« baut Foucault den Gedanken aus, dass die Subjekte, also wir, erst in den Institutionen der Macht und des Wissens fabriziert werden. Die Mechanismen der Subjektivierung sind nunmehr sein großes Thema. Selbst die Sexualität, die Annahme von der sexuellen Natur des Menschen also, die unsere Kultur als zeitlose Wahrheit ausgibt, ist Foucault zufolge ein Zivilisationsprodukt. Das wissenschaftliche Konzept der Sexualität ist wie die Geisteskrankheit eine moderne Erfindung, die erst im Europa des 19. Jahrhunderts entsteht. Diese Prämisse in der Hinterhand eröffnet Foucault sein Buch mit einer Bemerkung, die zunächst missverstanden wird und aufgrund derer er auf dem intellektuellen Feld jede Menge Prügel bezieht. Er wendet sich nämlich gegen die sogenannte Repressionshypothese, die besagt, der Sex sei seit Beginn des bürgerlichen Zeitalters auf allen Ebenen unterdrückt worden. Sprachgewaltig wettert Foucault gegen das von Autoren wie Wilhelm Reich und Herbert Marcuse beworbene Programm einer sexuellen Befreiung. Da die Forderung nach sexueller Revolution in den Reihen der Gegenkultur ein fundamentaler Grundsatz war, kann es kaum verwundern, dass der Wille zum Wissen in den 70er Jahren gleichsam allergische Reaktionen provozierte. Gerade von ihm, gerade von Foucault, der doch die Ketten der Wahnsinnigen und der Delinquenten hatte sprengen wollen, erwartete man eine Ode auf den sexuell befreiten Menschen. Doch die Sache ist komplizierter. Dass Foucault das Thema Sex auf den bloßen Gegensatz von Repression und Befreiung reduziert, ist kaum zu erwarten. Anders als die Repressionshypothese Glauben macht, sind die verschiedenen Formen des Sexes im 19. Jahrhundert keineswegs bloß einseitig verboten und unterdrückt worden. Der machtförmige Zugriff auf den Sex verläuft vielmehr in einer doppelten Bewegung. Zusätzlich zur negativen Form des Verbots findet sich eine positive Form der Anregung. Im 19. Jahrhundert, so der Philosoph, zündet um den Sex eine diskursive Explosion. Überall in den Institutionen des Wissens und der Macht versucht man, seine gefährliche Wahrheit ans Licht zu zerren. Die Macht nimmt den Menschen und sein Begehren in den Blick und in die Zange, verbietet zwar, reizt aber damit auch an. So werden die Lüste intensiviert, die man vordergründig zu bannen behauptet. Foucault führt in den 70er Jahren den später zum intellektuellen Modewort avancierten Begriff des Dispositivs ein, mit dem er ein Ensemble aus Institutionen, Einrichtungen, Gebäuden, Maßnahmen, Gesetzen, Aussagen und Lehrsätzen bezeichnet. Der schillernde Begriff dient ihm dazu, das Zusammenspiel von Wissen und Macht zu beschreiben. In einem Dispositiv verschränken sich also wissenschaftliche Diskurse einer Zeit, zum Beispiel zu den katastrophalen Auswirkungen kindlicher Masturbation, mit konkreten Praktiken, zum Beispiel der permanenten Überwachung durch besorgte Eltern und Geschwister. Eine der Formen des Sexualitätsdispositivs im 19. Jahrhundert ist die Pädagogisierung des kindlichen Sexus. Die Pädagogen und die Mediziner haben die Onanie der Kinder wie eine Epidemie bekämpft, die es einzudämmen galt. Tatsächlich ging es in diesem hundertjährigen Feldzug, der die Welt der Erwachsenen gegen den Sex der Kinder auf die Beine brachte, darum, sich auf diese geringfügigen Lüste zu stützen, sie zu Geheimnissen zu machen, das heißt, sie zu zwingen, sich zu verstecken, damit man sie anschließend entdecken konnte. Man hat die Eltern und Erzieher zu ständiger Wachsamkeit vor dieser wiederkehrenden Gefahr gerufen, hat den Raum der Familie den Zugriffen eines ganzen medizinisch-sexuellen Regimes unterworfen. Das Laster des Kindes ist nicht so sehr ein Gegner als vielmehr ein Stützpunkt, doch selbst wenn man es als das zu unterdrückende Übel bezeichnet, das notwendige Scheitern des Vorhabens und der außerordentliche Eifer für eine ziemlich aussichtslose Sache lassen den Verdacht aufkommen, dass man eher sein Weiterbestehen und Wachsen bis an die Grenzen des Sichtbaren und Unsichtbaren erwartet, als sein Verschwinden für immer. Auf dieser Grundlage schreitet die Macht voran, vermehrt ihre Relaisstationen und Wirkungen, währenddessen ihre Zielscheibe sich vergrößert, unterteilt, verzweigt und genau wie die Macht selber tief in die Wirklichkeit eindringt. Die Macht hat eine positive Wirkung. Sie bringt etwas hervor. Sie und ihr Gegenstand steigern sich aneinander. Dafür, dass Foucault Macht grundsätzlich als Beziehung begreift, bietet die Institution Familie ein anschauliches Beispiel. Die Lust der Eltern, die Kinder zu überwachen, und die Lust der Kinder, diese Überwachung zu fliehen, sind tief ineinander verschränkt. Die Züge der einen provozieren auf dem Spielfeld der Macht die Züge der anderen. durch die Beobachtung und Befragung ihrer Zielscheiben, der Kinder, der Irren, der Delinquenten, der Perversen, erzeugt die Macht ein umfassendes Wissen, das sie wiederum strategisch verwendet, um ihre Einflusszonen auszuweiten, um also intensiver Macht auszuüben. Die Macht produziert Wahrheiten, und diese Wahrheiten werden den Subjekten zum Verhängnis. Analog zu dem, was wir über den Umgang mit der kindlichen Masturbation gehört haben, werden die abweichenden Formen der Sexualität nicht bloß verpönt und verboten. Das Perverse wird, so Foucault, in seinen vielfältigen Formen zuallererst begrifflich erzeugt und zum Gegenstand des Wissens gemacht. So entsteht im 19. Jahrhundert ein ganzes Tableau, ein bunter Strauß von Perversionen und als krank bezeichneten Sexualformen. Was bedeutet das Auftauchen all dieser peripheren Sexualitäten? Wenn man durch Namensgebung die ganze Vegetation der verschiedenen Sexualitäten ans Licht zu bringen sucht, geht es dann nur darum, sie aus dem Wirklichen auszuschließen? Wie wir bereits wissen, lautet seine Antwort nein. Es geht, so seine streitbare These, vielmehr darum, die Sexualitäten in der Wirklichkeit zu verbreiten. So werde seit dem 19. Jahrhundert jedem Individuum eine sexuelle Wahrheit auf oder vielmehr in den Leib hineingeschrieben. Das medizinische Vokabular sickert nicht zuletzt auch in die Wahrnehmungsweisen der Betroffenen hinein. Nun ist der Begriff Homosexualität in der Tat erst seit dem 19. Jahrhundert belegt. Natürlich will Foucault nicht sagen, dass es vor dieser Zeit keine Menschen gab, die gleichgeschlechtliche Liebe praktizierten. Das wissenschaftliche medizinische Konzept der Homosexualität aber schafft eine neue Form von Subjektivität. Der moderne Homosexuelle, der seinen Eros als körperliches Schicksal oder gar als Krankheit begreift, hat demnach ein ganz anderes Selbstverhältnis als der Sodomit des christlichen Mittelalters. Der Sodomit hatte zwar mit großer Sicherheit gleichgeschlechtlichen Sex, wahrscheinlich aber maß er dieser seiner bevorzugten Liebespraktik im Hinblick auf seine Identität keinen besonderen Stellenwert bei. Dem Homosexuellen des 19. Jahrhunderts, so Foucault, attestiert man eine Sondernatur, die ihn als Person vollständig durchdringt. Das auf diese Weise objektivierte Individuum kann gar nicht anders, als den herrschenden Diskurs subjektiv zu übernehmen. An diesem Beispiel lässt sich nachverfolgen, wie umfassend Begriffe, hier das medizinische Vokabular der Moderne, die Wirklichkeit gestalten. Die neue Jagd auf die peripheren Sexualitäten führt zu einer Einkörperung der Perversionen und zu einer Spezifizierung der Individuen. Die Sodomie, so wie die alten zivilen oder kanonischen Rechte sie kannten, war ein Typ von verbotener Handlung, deren Urheber nur als ihr Rechtssubjekt in Frage kam. Der Homosexuelle des 19. Jahrhunderts ist zu einer Persönlichkeit geworden, die über eine Vergangenheit und eine Kindheit verfügt, einen Charakter, eine Lebensform und die schließlich eine Morphologie mit indiskreter Anatomie und möglicherweise rätselhafter Physiologie besitzt. Nichts von all dem, was er ist, entrinnt seiner Sexualität. Sie ist überall in ihm präsent. Allen seinen Verhaltensweisen unterliegt sie als hinterhältiges und unbegrenzt wirksames Prinzip. Schamlos steht sie ihm ins Gesicht und auf den Körper geschrieben. Ein Geheimnis, das sich immerfort verrät. Sie ist ihm konsubstantiell, weniger als Gewohnheitssünde, denn als Sondernatur. Man darf nicht vergessen, dass die psychologische, psychiatrische und medizinische Kategorie der Homosexualität sich an dem Tage konstituiert hat, als man sie weniger nach einem Typ von sexuellen Beziehungen als nach einer bestimmten Qualität sexuellen Empfindens, einer bestimmten Weise der innerlichen Verkehrung des Männlichen und des Weiblichen charakterisiert hat. Als eine der Gestalten der Sexualität ist die Homosexualität aufgetaucht, als sie von der Praktik der Sodomie zu einer Art innerer Androgynie, einem Hermaphroditismus der Seele herabgedrückt worden ist. Der Sodomit war ein Gestrauchelter. Der Homosexuelle ist eine Spezies. Man versteht nun besser, was es mit Foucaults Protest gegen die sexuelle Revolution auf sich hat. Erst durch den im 19. Jahrhundert entstandenen Begriff Homosexualität wird der Homosexuelle zum Homosexuellen gemacht. Die Befreiung der Sexualität ist also das Projekt der Emanzipation eines Subjekts, das durch den Apparat, von dem es befreit werden soll, erst hervorgebracht wurde. Die Verbindung von Sexualität und Wahrheit ist in unseren kulturellen Schemata derart fest verankert, dass wir schlichtweg nicht bemerken, dass noch im Ruf nach Befreiung die Macht mitschwingt. Im Umfeld dieser Gedanken gelangt Foucault auch zu seiner Fundamentalkritik an der Psychoanalyse, die er in den 60er Jahren noch als strukturale Gegenwissenschaft gefeiert hatte, die die klassischen Humanwissenschaften gegen den Strich bürste. Nun stellt er sie in die Tradition dessen, was er christliche Pastoralmacht nennt. Die Psychoanalyse wurzelt demnach in einer abendländischen Geständniskultur, die seit Jahrhunderten in der Seele auf Höhlenforschung geht. Von den mittelalterlichen Beichtpraktiken bis zu Sigmund Freud und seinen Nachfolgern würden wir Abendländler in einer Tradition des Geständnisses leben, deren kategorischer Imperativ laute: Ergründe und artikuliere deinen Sex, dann weißt du, wer du bist. Das Subjekt, das sich zu befreien meint, ist für den Foucault der 70er Jahre vor allem ein Machtprodukt. Warum aber, aus welchen politischen Gründen wird dem Sex eine solche Bedeutung beigemessen? Wieso ist es so wichtig, seine Geheimnisse, seine Abläufe, sein Wesen zu ergründen? Warum dreht man die schönste Sache der Welt seit Jahrhunderten durch die Räderwerke der abendländischen Machtmaschinen? Diese Fragen lassen Foucault in den späten 70er Jahren nicht mehr los. In einer Serie von Vorlesungen bemüht er sich, der Sache auf den Grund zu gehen. In »Der Wille zum Wissen« hatte Foucault einen Begriff geprägt, der die sozialwissenschaftliche Debatte bis heute beschäftigt. Der von ihm zuvor analysierten Disziplinarmacht, die im 17. Jahrhundert entsteht, stellt er die Biomacht zur Seite, deren Geburt auf die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts datiert. Während die Disziplinarmacht die einzelnen Körper umformt, um sie leistungsfähig, gehorsam und produktiv zu machen, richtet sich die Biomacht auf die Bevölkerung im Ganzen. Die Politik entdeckt die Bevölkerung als Ressource, als lebendigen Körper, als kollektives Produktionsmittel. Folglich ist ihr an der Gesundheit dieses Körpers gelegen. So zielt die Macht auf eine umfassende Normierung des sexuellen Verhaltens. Alles, was schädlich sein könnte oder die reproduktive Funktion der Sexualität hintertreibt, wird benannt, beobachtet, verfemt. Die kindliche Onanie, die als pervers gebrandmarkte Lust, der als hysterisch vorgestellte weibliche Körper, werden einem Komplex aus Macht und Wissen unterstellt. Wie schon im Fall des Wahnsinns wird eine Grenze gezogen, die das Richtige vom Falschen, das Gesunde vom Pathologischen, das zu Fördernde vom Auszumerzenden scheidet. Der Rassenwahn des Faschismus setzt schließlich auf die Reinheit des Blutes. Jene, die man als artfremde Schädlinge erfindet, werden wie Ungeziefer beseitigt. Im Zeitalter der Biopolitik steht das Leben selbst vollkommen entblößt im kalten Licht der Machtscheinwerfer. Ließ sich der Feudalismus noch durch das Programm Leben lassen und Sterben machen charakterisieren, verkehrt sich diese Formel in modernen kapitalistisch verfassten Gesellschaften in ihr Gegenteil. Sterben lassen und Leben machen ist nun der bevorzugte Leitspruch. Bringen die Regierungen der eigenen Bevölkerung zwar immer seltener den Tod, wird dafür das Leben umfassend beobachtet und reguliert. So kann es kaum verwundern, dass Sex und Fortpflanzung in den Einzugsbereich der Macht geraten. Im 17. und 18. Jahrhundert gab es zahlreiche Erfindungen auf dem Gebiet der Machtform. Ich teile sie in zwei Kapitel ein, weil ich glaube, dass sie sich in zwei verschiedene Richtungen entwickelten. Auf der einen Seite haben wir die Technologie, die ich als Disziplin bezeichnen möchte. Disziplin ist im Grunde der Machtmechanismus, über den wir den Gesellschaftskörper bis hin zum kleinsten Element, bis hin zu den sozialen Atomen, also den Individuen, zu kontrollieren vermögen. Es handelt sich um Techniken der Individualisierung von Macht. Wie kann man jemanden überwachen, sein Verhalten und seine Eignung kontrollieren, seine Leistung steigern, seine Fähigkeiten verbessern? Wie kann man ihn an den Platz stellen, an dem er am nützlichsten ist? Darum geht es bei der Disziplin. Bei der zweiten Gruppe handelt es sich um Technologien, die nicht auf den Einzelnen, sondern auf die gesamte Bevölkerung zielen. Die Bevölkerung ist eine Gruppe, die nicht einfach nur aus vielen Menschen besteht, sondern aus Menschen, die von biologischen Prozessen und Gesetzen durchdrungen, beherrscht und gelenkt sind. Eine Bevölkerung hat eine Geburtenrate, eine Alterskurve, eine Alterspyramide, eine Sterblichkeitsrate und einen Gesundheitszustand. Eine Bevölkerung kann zugrunde gehen oder sich entwickeln. All das begann man im 18. Jahrhundert zu entdecken. Man bemerkte, dass die Beziehung zwischen der Macht und dem Untertan sich auf das Individuum als biologisches Wesen beziehen sollte, das in Betracht gezogen werden muss, wenn man die Bevölkerung als Produktionsmaschine zur Erzeugung von Reichtum, Gütern und weiteren Individuen nutzen will. Es gibt zwei große Revolutionen in der Technologie der Macht: die Entdeckung der Disziplin und die Entdeckung der Regulierung, die Perfektionierung einer anatomischen Politik und die Perfektionierung einer Biopolitik. Der Vollzug des Lebens selbst ist für die Mächtigen nun von Interesse. Gab es bis dahin lediglich Untertanen und Rechtssubjekte, denen die herrschenden Güter oder auch das Leben wegnehmen konnten, gibt es nun Körper und Bevölkerungen, auf die sie gestaltend einwirken wollen. Ein Gedanke, der Foucaults Rede hier unausgesprochen begleitet, ist seine Annahme einer positiven, einer produktiven Machtform, die nicht bloß wegnimmt und verneint, sondern zufügt und animiert. Die Sexualität aber, so erklärt der Philosoph, wird zur Schnittstelle zwischen der individuellen Disziplinierung des Körpers und der kollektiven Regulierung der Bevölkerung. Die Sexualität ist von nun an der Bereich, von dem aus man die Überwachung des Einzelnen sicherstellen kann. So wird auch verständlich, warum seit dem 18. Jahrhundert und vor allem in den höheren Schulen die Sexualität der Heranwachsenden zu einem medizinischen, einem moralischen und fast schon einem politischen Problem ersten Ranges wird. Denn über die Kontrolle der Sexualität und unter dem Vorwand dieser Kontrolle konnte man die Schüler, die Heranwachsenden, ihr Leben lang überwachen, in jedem Augenblick und selbst noch im Schlaf. Die Sexualität wird also zu einem Instrument der Disziplinierung, und bald schon ist sie eines der wichtigsten Elemente der anatomischen Politik. Auf der anderen Seite sichert die Sexualität die Reproduktion der Bevölkerung. Die Sexualität ist das Bindeglied zwischen anatomischer Politik und Biopolitik. Sie liegt am Kreuzungspunkt der Disziplinierungs- und Regulierungsformen, und in dieser Funktion wird sie Ende des 19. Jahrhunderts zu einem erstrangigen politischen Instrument, das es ermöglicht, die Gesellschaft in eine Produktionsmaschine umzuwandeln. Thank you. ist all das heute noch von Belang? Beschreibt Foucault nicht bloß historische Entwicklungen, die sich auf einen bestimmten Zeitraum, nämlich auf das Abendland zwischen dem 17. und dem 19. Jahrhundert beziehen? Wie kommt es, dass die Theorien und Analysen zur Macht noch immer von den verschiedensten Autoren aufgenommen oder weiterentwickelt werden? Foucault hat immer wieder betont, dass alles, was er über die Vergangenheit geschrieben hat, den alleinigen Zweck verfolgt, die Gegenwart in ein anderes Licht zu tauchen, sie verstehbarer zu machen, um sie im besten Fall verändern zu können. Ganz im Sinne Nietzsches sind die genealogischen Forschungen stets durch gegenwärtige Fragen motiviert. Das historische Philosophieren geschieht bei Foucault keineswegs um seiner selbst willen, es ist vor allem ein kritisches Philosophieren. Was aber haben Disziplinar- und Biomacht mit der Gegenwart zu tun? Leben wir nicht in einer liberalen demokratischen Gesellschaft, die den allzu harschen Zwang längst verabschiedet hat? Gehört der Drill der Kasernen und Werkstätten, gehört der umfassende Zugriff auf die Bevölkerung nicht einer Zeit an, die wir bloß noch als Schwarz-Weiß-Simulation in unserem Fernseher erleben? Tatsächlich zeigen zwei scheinbar harmlose Beispiele, wo die Ranken von Disziplinar- und Biomacht noch heute in voller Blüte stehen. Die Wirkungen der Disziplin lassen sich gut anhand von Topmodel-Sendungen im deutschen Privatfernsehen verfolgen. Hier kann man im wahrsten Sinne des Wortes zuschauen, wie ein Set von Praktiken und Diskursen die Körper und Seelen junger Frauen in Beschlag nimmt. Die Einübung exakter Gangarten und das Predigen starrer Schönheitsideale modellieren die Individuen und bringen eine bestimmte Form von Subjektivität hervor, die Selbst- und Fremdwahrnehmung der Teilnehmenden wie der Zuschauenden wird von den Dispositiven der Kulturindustrie radikal beeinflusst. Die Frauen bewerten sich schließlich mit den ästhetischen Parametern der Macht und internalisieren diese derart, dass sie den ungesund ausgemergelten Kleidungsvorführkörper als Ideal übernehmen. Eines der zahllosen Beispiele für aktuelle Formen von Biopolitik stellt die große Kampagne gegen das Rauchen dar. Noch vor ein paar Jahren trat man seinen Kippenstummel ohne weiteres in den Fluren öffentlicher Gebäude, in Universitäten und Bürgerämtern aus, zündete sich im Restaurant, in der Bahn oder im Flugzeug eine Zigarette an. Ein Verhalten, mit dem man heutzutage kleine Skandale provozieren kann. Nicht bloß die Regulierungen des Gesetzes, anziehende Preise, Verbannung aus den Büroräumen und Gaststätten, Schriftzüge und Bilder, die Zigaretten als etwas Gefährliches ausweisen, spielen hier eine Rolle. Der Feldzug gegen das Rauchen findet zugleich auf mehreren Machtfeldern statt, die mehr oder weniger autonom funktionieren und doch ineinander verschränkt gemeinsam die soziale Wahrnehmung lenken. Wissenschaft, Kulturindustrie und offizielle Politik beeinflussen sich gegenseitig. In der dritten Stunde geht es um den letzten Lebensabschnitt Foucaults und seine finale Werkphase. Der Philosoph sucht hier nach Möglichkeiten ästhetisch-ethischer Selbstgestaltung. Wie kann es möglich sein, so fragt er, der Macht etwas Eigenes entgegenzusetzen? Foucaults politisches Engagement lässt etwa zur selben Zeit nach, in der er anfängt, sich theoretisch dem Widerstand zu widmen. Der Philosoph mit den vielen Gesichtern hat sich erneut bewegt. Freunde und Feinde staunen nicht schlecht, als er zu Beginn der 80er Jahre einen spektakulären Haken schlägt. Anders als oft behauptet wird, ist der Aufbruch zu neuen Ufern jedoch keiner radikalen Kehre geschuldet. Trotz der zahlreichen Wandlungen gibt es im Denken Foucaults eine innere Konsistenz. Jede neue Arbeit ist durch die vorherige bedingt und kündet von der, die ihr folgen wird. Was mich erstaunt, ist, dass in unserer Gesellschaft die Kunst nur noch eine Beziehung mit den Objekten und nicht mit den Individuen oder mit dem Leben hat. Und auch, dass die Kunst ein spezialisierter Bereich ist, der Bereich von Experten, nämlich den Künstlern. Aber könnte nicht das Leben eines jeden Individuums ein Kunstwerk sein? Wer spricht dort? Ist das Michel Foucault, der Analytiker der Mikromächte? Jener Genealoge, der zeigen wollte, dass die Subjekte in historisch wandelbaren Wahrheitsspielen erst gebildet werden? Das Leben eines jeden Individuums ein Kunstwerk? Was sind das für merkwürdige Worte von einem Philosophen, der den Menschen als Produkt einer Machtordnung begreift? Wer die Existenz als künstlerisches Werk in Aussicht stellt, als etwas, das erschaffen und gestaltet werden kann, setzt der nicht notwendig ein gehöriges Quantum Freiheit voraus? Foucault hatte wie kaum ein Zweiter mit der Staatsmacht gestritten. Jahrelang ist er ein Kämpfer gewesen. Nicht von ungefähr sprach ein guter Freund, der Historiker Paul Vaine, in seinem Porträt vom Philosophen als Samurai. Michel Foucault wurde in den 70er Jahren von vielen als Widerstand in Person, als Ikone der Gegenmacht gefeiert. Auf dem Feld der Theorie aber waren seine Beiträge zur Emanzipation eher spärlich. Wie war es möglich, Formen des Widerstands zu denken, wenn es das Subjekt gar nicht geben sollte? In den vielen Interviews und Gesprächen, die uns aus jener Zeit geblieben sind, hat Foucault stets für die lokalen Revolten und sektoriellen Kämpfe geworben. Die großen Werke lassen den Leser im Hinblick auf die Möglichkeit zum Widerstand jedoch häufig ernüchtert zurück. In der Retrospektive hat sich Foucault entschieden gegen den Vorwurf gewehrt, dass die Idee von der Globalität der Macht jede Möglichkeit zum Aufbegehren von vornherein verhindert. In einem Gespräch, das in seinem Todesjahr geführt wurde, weist er auf die Unterscheidung von Macht und Herrschaft hin. Die Macht als eine mobile, umkehrbare und per Definitionem instabile Beziehung setze die relative Freiheit der Individuen notwendig voraus. Man sollte beachten, dass es Machtbeziehungen nur in dem Maße geben kann, in dem die Subjekte frei sind. Wenn einer von beiden vollständig der Verfügung des anderen unterstünde und zu dessen Sache geworden wäre, ein Gegenstand, über den dieser schrankenlose und unbegrenzte Gewalt ausüben könnte, dann gäbe es keine Machtbeziehungen. Damit eine Machtbeziehung bestehen kann, bedarf es also auf beiden Seiten einer bestimmten Form von Freiheit. Das heißt, dass es in Machtbeziehungen notwendigerweise Möglichkeiten des Widerstands gibt. Vor diesem allgemeinen Hintergrund weigere ich mich, die Frage zu beantworten, die man mir manchmal stellt: Aber wenn die Macht überall ist, dann gibt es keinen Widerstand. Ich antworte: Wenn es Machtbeziehungen gibt, die das gesamte soziale Feld durchziehen, dann deshalb, weil es überall Freiheit gibt. Jetzt gibt es in der Tat Herrschaftszustände. In sehr vielen Fällen sind die Machtbeziehungen derart verfestigt, dass sie auf Dauer asymmetrisch sind und der Spielraum der Freiheit äußerst beschränkt ist. In diesen Fällen ökonomischer, sozialer, institutioneller oder sexueller Herrschaft besteht das Problem in der Tat darin zu wissen, wo sich Widerstand formieren kann. Die Behauptung jedoch, sehen Sie, die Macht ist überall, folglich gibt es keinen Platz für die Freiheit, scheint mir absolut unangemessen. Man kann mir nicht die Vorstellung zuschreiben, dass Macht ein Herrschaftssystem darstellt, das alles kontrolliert und keinerlei Raum für Freiheit lässt. Die relationale Machttheorie erklärt den Widerstand zu ihrer notwendigen Bedingung. Gerade die Idee von der Allgegenwart der Macht im sozialen Raum hatte die lokalen Widerstandszellen beflügelt. So suchte man nicht mehr nach dem Feind Nummer eins, der sich in den Präsidentenpalästen oder in den Türmen des Kapitals verborgen hält, sondern zielte auf den unmittelbaren Gegner, dem man ausgeliefert war. Auf diesem Weg hatten Michel Foucault und Gilles Deleuze auch den totalen Intellektuellen à la Sartre verabschiedet und das Zeitalter des lokalen Intellektuellen ausgerufen, als dessen Verkörperung sie sich selbst verstanden. Dennoch, die Entrüstung, mit der Foucault sich im eben zitierten Gespräch verteidigt, deutet darauf hin, dass die Frage nach dem Widerstand einen wunden Punkt getroffen hat. So liest Foucault 1984 seine Arbeiten der 70er Jahre von einem veränderten Standpunkt aus. Er interpretiert einiges von dem, was ihn in der Gegenwart beschäftigt, in seine Vergangenheit hinein und nimmt nachträgliche Korrekturen vor. Mag man auch den fundamentalen Beziehungscharakter seines Machtbegriffs in Rechnung stellen, trotzdem bleibt die Frage, wer sich da eigentlich befreien soll, wenn das Subjekt im Moment seiner Entstehung schon ein Resultat von Unterwerfung ist. Hatte Foucault nicht selbst das Begehrenssubjekt, zu dessen Befreiung die sexuelle Revolution angetreten war, als Produkt des Wissensregimes entlarvt? Der eingangs zitierte Gedanke über das Leben als Kunstwerk überrascht Freunde und Feinde gleichermaßen, aus dem einfachen Grund, dass das Subjekt am Tisch der Foucault'schen Denkfiguren bislang keinen eigenen Platz besaß. Bei allen Verbindungslinien, die sich vom Spätwerk her zu seinen früheren Arbeiten ziehen lassen, kann man sagen, dass Foucault dem Subjekt gegen Ende der 70er Jahre eine neue Bedeutung verleiht. Bei seiner Analyse des modernen Regierungswesens geht ihm ein Licht auf. Er stellt fest, dass Subjekte nicht bloß von außen zugerichtet werden, sondern sich in einer Mischung aus Fremd- und Selbsttechniken konstituieren. Statt auf die Praktiken der Unterwerfung richtet der Foucault der 80er Jahre sein Augenmerk auf die Praktiken der Freiheit. Das Ethos der Selbstformung, die niemals abgeschlossene Bearbeitung der eigenen Gestalt, deutet Foucault als Widerstandspraxis gegen die Zuschreibungen des Wissensregimes. Es ist die Zeit, in der sich Foucault immer häufiger in den USA aufhält. Er überlegt sogar, dem alten Fernweh nachzugeben und sich jenseits des Atlantiks niederzulassen. In San Francisco erlebt Foucault eine erotische Kultur, die er so nicht gekannt hatte. Theoretisch sucht er in der griechischen Antike nach Anknüpfungspunkten für eine Ethik der Gegenwart. Praktisch experimentiert er in Kalifornien mit alternativen Lebensformen. Als Foucault Ende der 70er Jahre damit beginnt, den Liberalismus zu erforschen, stellt er fest, dass der Machtmechanismus der Disziplinen der Realität moderner, demokratisch verfasster Gesellschaften nicht genau entspricht. Er kommt zu dem Ergebnis, dass sich die Einwirkung auf das Verhalten der Individuen im liberalen Zeitalter subtiler gestaltet. Was Foucault Macht nennt, analysiert er nun weniger nach dem Bild des Krieges als mehr nach dem Modell der Regierung. Unter Regierung versteht Foucault die Gesamtheit der Praktiken und Diskurse zur Lenkung des Verhaltens von Individuen und Kollektiven. In Wirklichkeit sind Machtbeziehungen definiert durch eine Form von Handeln, die nicht direkt und unmittelbar auf andere, sondern auf deren Handeln einwirkt. Gewaltbeziehungen wirken auf Körper und Dinge ein. Sie zwingen, beugen, brechen, zerstören. Sie schneiden alle Möglichkeiten ab. Sie kennen als Gegenpol nur die Passivität, und wenn sie auf Widerstand stoßen, haben sie keine andere Wahl als den Versuch, ihn zu brechen. Machtbeziehungen beruhen dagegen auf zwei Elementen, die unerlässlich sind, damit man von Machtbeziehungen sprechen kann. Der andere, auf den Macht ausgeübt wird, muss durchgängig und bis ans Ende als handelndes Subjekt anerkannt werden. Und vor den Machtbeziehungen muss sich ein ganzes Feld möglicher Antworten, Reaktionen, Wirkungen und Erfindungen öffnen. Das hier beschriebene Subjekt hat einen deutlich weiteren Handlungsspielraum, als Foucault bis dato angenommen hatte. Es kann der Macht antworten, und die Antwort kann unterschiedlich ausfallen. Die Ausübung von Macht, so Foucault, kann auf einem Vertrag beruhen, sie kann sich der Gewalt als Mittel bedienen und im schlimmsten Fall Leichenberge produzieren. Das Wesen der Machtausübung sei aber weder durch die Form des Gesetzes noch durch die Form der Gewalt bestimmt. Macht wird in einem Ensemble von Handlungen ausgeübt, die sich auf mögliches Handeln richten. Sie bietet Anreize oder Hemmnisse auf, erweitert Handlungsmöglichkeiten oder schränkt sie ein. Jedes Mal aber zielt sie auf Subjekte, die als solche keinem direkten Zwang unterstehen. Der Ausdruck Führung vermag in seiner Mehrdeutigkeit das Spezifische an den Machtbeziehungen vielleicht noch am besten zu erfassen. Führung heißt einerseits, andere zu lenken und andererseits, sich gut oder schlecht aufzuführen, also sich in einem mehr oder weniger offenen Handlungsfeld zu verhalten. Machtausübung besteht darin, Führung zu lenken, also Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit von Verhalten zu nehmen. Der für Macht typische Beziehungstyp ist daher nicht im Bereich der Gewalt und des Kampfes zu suchen und auch nicht im Bereich des Vertrags und der freiwilligen Bindung, die letztlich nur Instrumente der Macht sein können, sondern im Bereich jenes einzigartigen, weder kriegerischen noch juristischen Handlungsmodus, den das Regieren darstellt. Die Macht, wie Foucault sie seit Ende der 70er Jahre begreift, macht mehr oder weniger freie Individuen zu Komplizen ihrer eigenen Unterdrückung. Das Konzept der Gouvernementalität wird später einen neuen Forschungszweig begründen. Foucault ist einer der ersten, der die Subtilität des zeitgenössischen Machtgeschehens erkennt. So liefert er auch die Skizze jener Subjektform, die uns, den Bürgern des 21. Jahrhunderts, in besonderem Maße entspricht, das unternehmerische Selbst, das im Glauben, sich zu verwirklichen, das neoliberale Regime unterstützt. Heute sind viele Philosophen und Sozialwissenschaftler der Meinung, dass die Art, in der sich der Homo economicus selbst führt, durch die Praktiken und Diskurse des herrschenden Systems massiv beeinflusst wird. Während wir meinen, unser authentisches Selbst zu entfalten, beuten wir uns aus bis zur totalen Erschöpfung. Sogar die Liebe ist in Zeiten des Turbokapitalismus zu einem Gebiet der Leistung geworden. Stetig sind wir darum bemüht, unsere Position zu verbessern, uns ökonomisches, kulturelles, soziales und körperliches Kapital anzueignen. Den Imperativ der Selbstoptimierung haben die spätmodernen Menschen derart verinnerlicht, dass es keiner disziplinierenden Instanz mehr bedarf, um sie auf Linie zu halten. Die To-Do-Liste mit ihren unbewältigten Aufgaben mahnt als materialisiertes schlechtes Gewissen vom Schreibtisch her. Auf der Suche nach dem Gral des guten Lebens rennt das Subjekt der Gegenwart im Hamsterrad umher, tief verstrickt in die fein gewobenen Maschen der Macht. In der Hoffnung auf uns selbst folgen wir, ohne es zu wissen, dem Ruf der Mächtigen und lassen uns vor ihren Karren spannen. Ganz im Sinne Foucaults ist die neoliberale Regierung darum bemüht, Selbstführung zu führen, über ein Set von Handlungen und Diskursen Einfluss auf das Verhalten von Subjekten zu nehmen. Bei aller Machtkritik, die Foucault weiterhin beschäftigt, führen ihn die Studien zur Regierungskunst in ein neues Themenfeld. Was ihn nunmehr interessiert, sind die Selbsttechniken, die Möglichkeiten zur Selbstführung, die Verfahren, in denen sich Subjekte gleichsam selbst eine Form geben. Als erstes denke ich tatsächlich, dass es kein souveränes, stiftendes Subjekt, keine Universalform Subjekt gibt, die man überall wiederfinden könnte. Ich bin sehr skeptisch und sehr feindselig gegenüber dieser Konzeption des Subjekts. Ich denke im Gegenteil, dass das Subjekt durch Praktiken der Unterwerfung oder auf autonomere Weise durch Praktiken der Befreiung, der Freiheit, konstituiert wird, wie in der Antike, selbstverständlich ausgehend von einer gewissen Anzahl von Regeln, Stilen, Konventionen, die man im kulturellen Milieu vorfindet. Über den Bezug zur antiken Ethik entdeckt Foucault das Konzept einer Ästhetik der Existenz. Wie er im Interview verdeutlicht, ist damit keine von allen Bezügen losgelöste Selbstschöpfung gemeint. Der Mensch bleibt seiner Epoche verhaftet. Er ist angewiesen auf das Material, das ihm die Welt zur Verfügung stellt. Foucault glaubt nicht, dass man von heute auf morgen aus sich selbst heraus eine völlig neue Lebensform erzeugen kann. Wohl aber, so ist er überzeugt, vermag man durch Techniken der Lebenskunst in langfristiger Übung ein anderes Verhältnis zu sich selbst, zu den anderen und zur Wahrheit auszubilden. Es ist der Traum von einer anderen Lebensart, die Hoffnung auf neue, vielgestaltige Formen des Selbstseins, die starren Identitätskonzepte verabschieden. Einer anderen Kultur des Selbst war Foucault zunächst im Iran begegnet. Foucaults Reportagen für die italienische Zeitung Corriere della Sera geben darüber Auskunft. Auf seinen Reisen beobachtet er die revoltierenden Massen, die mit bloßen Händen gegen die schwer bewaffneten Truppen des Schahs anlaufen. In der politischen Spiritualität der schiitischen Bewegung meint Foucault ein anderes Verhältnis zur Wahrheit und zum Leben zu entdecken. Dass die islamische Revolution bald ihre Kinder fressen sollte und Foucault mit seinem Pathos einem fundamentalen Irrtum aufsaß, steht auf einem anderen Blatt. Seine Begeisterung für die Revolte machte ihn blind für den Terror, den andere bereits kommen sahen. Wie auch immer, was er aus dem Iran mit nach Hause nahm, war die Vorstellung, dass die Menschen immer wieder verschiedene Formen lebbarer Ideen, mögliche Alternativen zu den Konzepten der Herrschenden entwickeln. Die zeitgenössische Welt wimmelt von Ideen, die entstehen, sich regen, auftauchen oder verschwinden und Menschen und Dinge durcheinanderrütteln. Das geschieht nicht nur in den intellektuellen Kreisen oder in den Universitäten Westeuropas, sondern auch im Weltmaßstab und vor allem im Rahmen der Minderheiten, denen die Geschichte bisher kaum Gelegenheit gegeben hatte, zu sprechen oder sich Gehör zu verschaffen. Es gibt mehr Ideen auf Erden, als die Intellektuellen sich vorzustellen vermögen. Und diese Ideen sind aktiver, stärker, widerstandsfähiger, leidenschaftlicher, als die Politiker glauben. Der Geburt von Ideen und der Explosion ihrer Kraft muss man beiwohnen, nicht in den Büchern, die sie zum Ausdruck bringen, sondern in den Ereignissen, in denen ihre Macht sich äußert, und in den Kämpfen, die im Umkreis dieser Ideen für oder gegen sie geführt werden. Es sind nicht die Ideen, die die Welt bewegen, aber gerade weil die Welt Ideen hat und fortgesetzt, welche produziert, wird sie nicht passiv bewegt von denen, die sie leiten, oder denen, die ihr ein für allemal beibringen möchten, was zu denken ist. Es sind sowohl die politischen Ereignisse der späten 70er Jahre als auch Foucaults Studien zum Liberalismus, die zu Beginn des neuen Jahrzehnts die ethische Wende einleiten. Erst kurz vor seinem Tod erscheinen die Bände 2 und 3 des groß angelegten und vielfach umgestalteten Projekts Sexualität und Wahrheit, nach Jahren schmerzvoller und intensiver Arbeit, in deren Verlauf manch einer meinte, Foucault habe sein Pulver verschossen und schlichtweg nichts mehr zu sagen. Die 1984 veröffentlichten Ergebnisse seiner Forschung strafen diejenigen Lügen, die ihn voreilig für bedeutungslos erklärt hatten. Der späte Michel Foucault richtet sein Augenmerk auf die Lebenskünste und Selbsttechniken in griechischer und römischer Zeit. Wieder geschieht das historische Philosophieren in vornehmlich kritischer Absicht. Der Genealoge gräbt sich auf den Spuren Friedrich Nietzsches durch die Schichten der Vergangenheit hindurch, um zu ergründen, inwiefern man sich anders erkennen, anders gestalten, anders verhalten kann, als wir es heute tun. Der Gebrauch der Lüste und die Sorge um sich sind materialreiche Studien über verschiedene Formen antiker Haltungen des Menschen zu sich selbst. Foucault untersucht zum Beispiel, auf welche Weise das Feld der Lüste, die Aphrodisia, in den Bereich der Ethik integriert war. Anders als der Gemeinplatz es will, kommt Foucault zu dem Ergebnis, dass die Antike keine sexuell freizügige Epoche war, die durch ein züchtiges, in Liebesangelegenheiten verklemmtes Christentum abgelöst wurde. Vielmehr war auch in der Antike die Sexualität Gegenstand intensiver Regulierung. In griechischer Zeit verstand man die Lust als eine Kraft, die in der Lage ist, das Individuum zu überwältigen, es wie ein Sturm von sich fortzureißen. Die klassische Ethik der Selbstbeherrschung rät insofern zur richtigen Handhabung der Lust. Die Fragen betreffen das Maß der erotischen Praxis, nicht wie seit dem 19. Jahrhundert die Art des sexuellen Empfindens. Damals hatte sich noch niemand dazu verstiegen, im Land des Eros die Grenze zwischen normal und pathologisch zu ziehen. Die ärztlichen Ratschläge betreffen Quantität, nicht Qualität. Im Bereich der Aphrodisia geht es darum, wie man mit seinen Lüsten umgeht, wann und wo es geboten ist, sie auszuleben. Christentum und Sexualwissenschaft hingegen thematisieren die dunkle Wahrheit des Begehrens und verankern sie in der Identität des Subjekts. Im einen Fall geht es um positive Anregungen, die das Leben des Einzelnen verbessern sollen, im anderen Fall geht es um kategorische Verbote, die die Subjekte normieren und die Gesellschaft im Ganzen betreffen. Ich glaube nicht, dass man in der philosophischen Moral der Alten eine Spur irgendwelcher Normierung finden könnte. Der Grund dafür ist, dass die prinzipielle Zielvorstellung, die von dieser Moral im Wesentlichen angestrebte Zielscheibe, von ästhetischer Art war. Erstens war diese Art Moral allein ein Problem persönlicher Wahl, weiter war sie einer kleinen Zahl von Leuten in der Bevölkerung vorbehalten. Es ging also nicht darum, ein Verhaltensmodell für alle zu liefern. Es war eine persönliche Wahl, die eine kleine Elite betraf. Der Grund dafür, dass man diese Wahl zu treffen hatte, war der Wille, ein schönes Leben zu haben und den anderen die Erinnerung an eine schöne Existenz zu hinterlassen. Die Forderung der antiken Ethik ist ein asketisches Maßhalten. Die Askese hat ästhetische Gründe, die Lust wird keineswegs durch einen verbindlichen Kodex geregelt. Die Existenzkünste vermitteln, wie man sich selbst regieren, der Vielfalt seiner Wünsche und Lüste eine Führung geben kann. Was Foucault an der Antike begeistert ist, dass die Moral sich nicht aus einem Katalog von Normen ableitet, sondern sich als Praxis der Freiheit, als selbst auferlegte Ethik vollzieht. Das Leben, so Foucaults Pointe, wurde als individuelles Kunstwerk verstanden. Das Meisterstück, für das man Sorge trug, war die eigene Existenz. Die früheste Quelle, in der Foucault das Konzept der Sorge um sich entdeckt, ist Platons Text Alcibiades. Hier begegnet ihm der Gedanke zuerst, dass sich das Subjekt um sich selbst zu kümmern hat. Von da an werden die Technologien des Selbst, Das Nachdenken über Lebensweisen, die Wahl einer Lebensform, die Regulierung des eigenen Verhaltens, die Selbstzuweisung von Zielen und Mitteln und diverse asketische Übungen immer bedeutsamer. Die Sorge um sich erfährt so einen derartigen Popularitätsschub, dass sie die philosophische Aktivität weitgehend dominiert. Die antike Ethik mag ja souverän und selbstbestimmt gewesen sein, aber war sie nicht ein reines Elitenprogramm? Frauen und Sklaven hatten kaum die Möglichkeit, sich um sich selbst zu sorgen. Mutet es nicht merkwürdig an, dass der Kämpfer für die Gebrandmarkten und Ausgestoßenen, für die Verlierer der Machtspiele, sich hier für die Sache der Sieger begeistert? Der Einwand scheint auf den ersten Blick berechtigt, aber er läuft ins Leere. Foucault plant keine Rückkehr in ein längst vergangenes Zeitalter. Der Kontakt mit der antiken Existenzführung soll uns bloß dabei helfen, unsere eigenen Probleme anders anzugehen. Foucault ist sich sicher, ein anderes Verhältnis zu uns selbst, zu den anderen und zur Wahrheit ist möglich. Im Interview über die Genealogie der Ethik von 1984 antwortet er auf die Frage, ob die Griechen eine verlockende Alternative anbieten. Nein, ich suche keine Lösung durch Auswechslung. Man findet nicht die Lösung eines Problems in der Lösung eines anderen Problems, das in einer anderen Epoche von anderen Leuten gestellt wurde. Was ich machen will, ist nicht eine Geschichte der Lösungen. Wenn die Arbeit des Denkens einen Sinn hat, dann den die Art und Weise, wie die Menschen ihr Verhalten, ihre sexuelle Aktivität, ihre Strafpraxis, ihre Haltung gegenüber dem Wahnsinn problematisieren, an ihrer Wurzel wieder aufzugreifen. Es ist die Bindung an den Grundsatz, dass der Mensch bis in seine stummsten Praktiken hinein ein denkendes Wesen ist, und dass das Denken das ist, was uns dazu bringt, genau das zu problematisieren, was wir selbst sind. Die Ästhetik der Existenz und die Kultur der Selbstsorge, die Foucault in den Bänden 2 und 3 von Sexualität und Wahrheit erforscht, liefern keine konkrete Alternative zur Moral der Gegenwart. Die verloren gegangene Ethik der Antike zeigt uns aber, dass ein anderes Leben möglich ist. Nur im Kontakt mit dem Fremden können wir problematisieren, was wir sind. Doch Vorsicht! Ist das Postulat der ästhetischen Formung nicht dem Optimierungs- und Authentizitätswahn des Neoliberalismus verwandt? Ist die Arbeit des Subjekts an sich selbst nicht eine Praktik, die gerade im Einklang mit jener Machtform geschieht, die Foucault im Westen am Werke sieht? Sorge um sich? Das klingt doch sehr nach narzisstischer Ego-Taktik, oder nicht? In dem, was man den zeitgenössischen Selbstkult nennen könnte, geht es darum, sein wahres Ich zu entdecken, indem man es von dem trennt, was es verdunkeln oder entfremden könnte, indem man seine Wahrheit dank eines psychologischen Wissens oder einer psychoanalytischen Arbeit entziffert. So verzichte ich nicht nur auf die Gleichsetzung der antiken Kultur des Selbst mit dem, was man den zeitgenössischen Selbstkult nennen könnte, sondern denke gar, dass sie diametral entgegengesetzt sind. Was geschehen ist, ist eben eine Verkehrung der klassischen Selbstkultur. Zu dieser ist es im Christentum gekommen, als die Idee eines Selbst, dem es zu entsagen galt, weil man sich mit einer Bindung an sich selbst dem Willen Gottes entgegenstellen würde, an die Stelle der Idee eines Selbst getreten war, das wie ein Kunstwerk aufzubauen und zu erschaffen sei. Der moderne Ich-Kult steht in der Tradition eines Sezierens der Seele. Laut Foucault geht es hier darum, im Hinblick auf das eigene Glück sein wahres Selbst zu entziffern. Die abendländische Wissenschaft vom Sex folgt laut Foucault einer christlichen Moral. Die Psychoanalyse deutet er als säkulares Erbe der christlichen Beichtpraxis. So zelebriere das Abendland seit Jahrhunderten einen ausufernden Geständniskult. Auf der Couch des Analytikers geht es ähnlich wie im Beichtstuhl des Priesters zu. Noch die dunkelsten Seelenbezirke werden ausgeleuchtet mit dem Ziel, dem Subjekt seine ureigene Wahrheit zu verkünden. Dem Individuum, das auf eine bestimmte Weise identifiziert wird, stellt Foucault ein Subjekt der Praktiken gegenüber, das seine eigene Wahrheit in fortlaufender Arbeit erzeugt. Wenn er in seinen letzten Jahren nicht müde wird, eine Ästhetik der Existenz einzuklagen, möchte Foucault darauf aufmerksam machen, dass die heutige Macht- und Wissensordnung nicht das letzte Wort über die Formen des Lebens haben muss. Es gibt Spielräume. Das Selbstverhältnis befindet sich im Fluss. Die starren Rollenbilder und Schubladen sind überkommene Produkte einer Ära, die es zu überwinden gilt. Auf das Feld der Sexualität übertragen bedeutet das für Foucault, eine eigene erotische Lebensweise auszubilden, anstatt das Identitätsmodell der herrschenden Diskursordnung zu übernehmen. Die Sexualität ist etwas, das wir selbst erschaffen. Sie ist unsere eigene Schöpfung, weit mehr als die Entdeckung eines verborgenen Aspekts unseres Begehrens. Wir müssen verstehen, dass sich mit unseren Begierden und durch sie neue Formen von Beziehungen, neue Formen von Liebe und neue Formen von Schöpfung herstellen lassen. Der Sex ist nichts Schicksalhaftes, er ist eine Möglichkeit, Zugang zu einem schöpferischen Leben zu erhalten. Wir haben es nicht nötig zu entdecken, dass wir Homosexuelle sind. Wir müssen vielmehr eine schwule Lebensweise erschaffen. Bereits lange bevor sich Foucault den antiken Selbstkünsten zuwandte, denen es immer auch um ein Maßhalten der Lust ging, hatte er auf die historischen Formen einer Ars Erotica verwiesen. Im Gegensatz zur Scientia Sexualis des Okzidents, die sich mit der dunklen Wahrheit des Begehrens befasst, geht es der Ars Erotica des Orients zwar ebenfalls darum, die Lust wo nötig zu beherrschen, sie lehrt jedoch auch jene Künste, mit denen die Lüste sich verlängern, vermehren und intensivieren lassen. Nicht bloß in der griechischen und römischen Antike, auch in China, Japan, Indien und der arabischen Welt entdeckt Foucault alternative Formen des Selbstbezugs, Konzepte, die die Wahrheit im Leben verorten und uns im Hinblick auf die eigene Existenzführung inspirieren können. Historisch gesehen gibt es zwei große Verfahren, die Wahrheit des Sexes zu produzieren. Auf der einen Seite die Gesellschaften, die sich eine Ars Erotica gegeben haben. In der Kunst der Erotik wird die Wahrheit aus der Lust selber gezogen. Sie wird als Praktik begriffen und als Erfahrung gesammelt. Nicht im Hinblick auf ein absolutes Gesetz des Erlaubten und des Verbotenen und nicht unter Bezugnahme auf ein Nützlichkeitskriterium wird die Lust gesehen, sondern zunächst und allererst in Bezug auf sich selbst ist die Lust zu erkennen, also in ihrer Intensität, ihrer Dauer und ihren Ausstrahlungen im Körper und in der Seele. Besser, dieses Wissen muss mit Gleichmaß wieder in die sexuelle Praktik eingegossen werden, um sie gleichsam von innen zu gestalten und ihre Wirkungen auszudehnen. Die Wirkungen dieser Lehrmeisterkunst sollen zu einer Wandlung des von ihr Auserwählten führen. Absolute Körperbeherrschung, einzigartige Wollust, Vergessen der Zeit und der Grenzen, Elixier des Lebens, Bannung des Todes und seiner Drohungen. Unsere Zivilisation besitzt zumindest auf den ersten Blick keine Ars Erotica. Dafür ist sie freilich die einzige, die eine Scientia Sexualis betreibt. Spätestens seit dem Mittelalter haben die abendländischen Gesellschaften das Geständnis unter die Hauptrituale eingereiht, von denen man sich die Produktion der Wahrheit verspricht. Das Geständnis der Wahrheit hat sich ins Herz der Verfahren eingeschrieben, durch die die Macht die Individualisierung betreibt. Auf den Spuren der Ars Erotica, die die Wahrheit über den Sex aus der Praxis bezieht, ist Foucault in den 80er Jahren in San Francisco unterwegs. Er genießt die Freiheit der Stadt, experimentiert mit seinen Lüsten in den Saunen, Bars und Nachtlokalen der Schwulenviertel. Was ihn reizt, ist unter anderem, dass die Homosexualität in den USA nicht durch Altersgrenzen beschränkt ist. Der Biograf Didier Eribon schreibt, Foucault sei fasziniert davon gewesen, dass die ästhetischen Regeln der Homoerotik nicht von jungen Leuten definiert wurden. Ältere Männer von über 60 Jahren, händchenhaltend in voller Ledermontur, ein Kontrast zu Paris, wo ein selbstbewusster Homosexueller in den 80er Jahren unbedingt jung und schön sein musste. Foucault will die erotische Kultur San Franciscos voll ausleben. Hier erlebt er die Homosexualität nicht als identifizierenden Diskurs, sondern als praktische Lebensform. Auf seiner Suche nach neuen Arten der Lust wendet er sich nicht nur den verschiedensten Drogen zu, er entdeckt auch seine Vorliebe für die Praktiken des Sadomasochismus. Ich denke nicht, dass die Bewegung sexueller Praktiken irgendetwas mit der Auf- oder Entdeckung von tief in unserem Unbewussten vergrabenen sadomasochistischen Strebungen zu tun hat. Ich denke, dass SM viel mehr ist als das. Es ist die wirkliche Erschaffung neuer Möglichkeiten von Lust, die man sich zuvor nicht hatte vorstellen können. Die SM-Praktiken zeigen uns, dass wir Lust ausgehend von äußerst seltsamen Objekten hervorbringen können, indem wir bestimmte eigentümliche Partien unseres Körpers in sehr ungewöhnlichen Situationen gebrauchen. Abgesehen von einer Ausweitung der Lustzone interessiert Foucault an SM noch etwas anderes, und zwar die Erotisierung der Macht. Trotz der heftigen Widerstandsrhetorik rund um die Ethik des Selbst hat er seinen relationalen Machtbegriff nicht aufgegeben. Zwar macht er inzwischen die Techniken des Selbst gegen die Techniken der Unterwerfung stark. Eine vollständige Befreiung von Macht kann es jedoch seinem Denken gemäß nicht geben. Allerhöchstens lassen sich ihre in Herrschaft erstarrten Formen zerbrechen. Machtbeziehungen sind für Foucault nichts grundsätzlich Schlechtes, von dem man sich endgültig freimachen müsste. Die Macht ist dort, wo Menschen sind. Bis in die letzten Winkel durchwirkt sie den gesellschaftlichen Raum. Im Interview mit der Zeitschrift Concordia, Revista Internationale Philosophia, erklärt er, dass es keine Gesellschaft ohne Machtbeziehungen geben kann, sofern man diese als Strategien begreift, mit denen die Individuen das Verhalten der anderen zu lenken versuchen. Vor allem in Liebesbeziehungen sei die Macht mitnichten das Böse. Die Macht als strategisches Spiel, dass die Positionen der Spieler beständig verschiebt, sei vielmehr elementarer Bestandteil von Leidenschaft und sexueller Lust. Im Interview mit der Zeitschrift The Advocate wird Foucault noch konkreter. Man kann sagen, dass SM die Erotisierung der Macht ist, die Erotisierung strategischer Beziehungen. In dieser Hinsicht ist das SM-Spiel sehr interessant, weil es stets fließend ist. Es gibt Rollen, aber jeder weiß sehr wohl, dass diese Rollen umgekehrt werden können. Es ist eine Inszenierung der Strukturen der Macht durch ein strategisches Spiel, das fähig ist, eine sexuelle oder physische Lust zu verschaffen. Genau wie das Spielfeld der Macht ist auch der Mensch ständig in Bewegung. Foucaults Formel vom Tod des Menschen hatte ihm den Ruf eines kalten Antihumanisten beschert. Schaut man auf die Ethik des Selbst, die er in seinem Spätwerk entwickelt, offenbart sich das eklatante Missverständnis, das diesen Vorwurf begleitet. Foucault hat die anthropologische Konstante durch die anthropologische Variable ersetzt. Indem er gegen die Norm der herrschenden Wissensordnung das sich gestaltende Individuum stellt, denkt er nicht antihumanistisch, sondern über den Humanismus hinaus. Foucault will, dass wir genau untersuchen, ob etwas, das als anthropologische Konstante gilt, die Vernunft, der Wahnsinn, die Sexualität, nicht doch bloß eine historisch bedingte Zufälligkeit darstellt. Dabei deutet Foucault Immanuel Kants Vernunftkritik auf kreative Weise um. Kant hatte die Vernunft dahin geführt, sich selbst zu beschränken und nach den Grenzen der für sie möglichen Erkenntnis gefragt. Michel Foucault hingegen ändert die Blickrichtung und fragt, welche Grenzen sich womöglich überschreiten lassen. In dem kurz vor seinem Tod erschienenen Aufsatz »Was ist Aufklärung?« stellt er der negativen Bestimmung Kants ein positives Ethos der Aufklärung entgegen. Dieses philosophische Ethos lässt sich als eine Grenzhaltung charakterisieren. Die Kritik ist gerade die Analyse der Grenzen und die Reflexion über sie. Doch während die Kantsche Frage die Frage nach den Grenzen war, auf deren Überschreitung die Erkenntnis verzichten muss, scheint es mir, dass die kritische Frage heute in eine positive Frage verkehrt werden muss. Welcher Anteil an dem als universal, notwendig und obligatorisch Gegebenen ist singulär, kontingent und willkürlichen Zwängen geschuldet? Es geht alles in allem darum, die in der Form notwendiger Begrenzung ausgeübte Kritik in eine praktische Kritik in der Form möglicher Überschreitung umzuwandeln. Michel Foucault ist bis zuletzt überzeugt, dass der Mensch immer schon in eine spezifische Macht- und Wissensordnung eingebunden ist. Ein authentisches, von allen Bezügen befreites Subjekt kann es nicht geben. Die nostalgische Vorstellung à la Jean-Jacques Rousseau vom ehedem freischweifenden Menschen, der im Zivilisationsprozess von sich selbst entfremdet wird, hält er für naiv. Es gilt also nicht, die verlorene Identität des Subjekts, einen verschütt gegangenen Ursprung zu bergen, sondern etwas völlig Neues zu erschaffen. Das bedeutet freilich auch, die eigene Identität zu schleifen. Der Angriff auf das Wissensregime beinhaltet einen Angriff auf die im Machtapparat entstandene Person, die man geworden ist. Foucaults Auseinandersetzung mit den Autoren der Frankfurter Schule offenbart noch einmal seine Kritik am klassischen Subjektbegriff und der Idee eines Rückwegs zum Ursprung. Schematisch und vorläufig könnte man behaupten, dass die Konzeption des Subjekts, welche die Frankfurter Schule vertrat, eine ziemlich traditionelle, ihrem Wesen nach philosophische war. Sie war weitgehend geprägt vom marxistischen Humanismus. Auf diese Weise erklärt sich ihre spezielle Anknüpfung an bestimmte freudsche Begriffe, etwa das Verhältnis zwischen Entfremdung und Repression, zwischen Befreiung und der Aufhebung von Entfremdung und Ausbeutung. Ich glaube nicht, dass die Frankfurter Schule zugeben könnte, dass wir nicht unsere verlorene Identität wiederzufinden, unsere gefangene Natur zu befreien, unsere fundamentale Wahrheit herauszustellen haben, sondern vielmehr auf etwas ganz anderes zugehen müssen. Die philosophische Verengung des Subjektbegriffs verortet Foucault in der Frühmoderne, namentlich beim französischen Philosophen René Descartes. Seit Descartes Cogito ergo sum ist das sich im Denken selbst begründende Subjekt der Stolz der abendländischen Philosophie. Um zur Wahrheit zu gelangen, reicht es diesem abstrakten Subjekt zu sehen, was evident ist. Der asketische Bezug aber, so Foucault, die Vorstellung, dass der Weg zur Wahrheit nur durch eine bestimmte Arbeit an sich selbst beschritten werden kann, war in früheren Kulturen vor Descartes durchaus weit verbreitet. In der abendländischen Geschichte sei das praktische Selbstverhältnis durch den Primat des Theoretischen aber verschüttet worden. Foucault erklärt, dass der Spruch des delphischen Orakels Gnoti Sauton, erkenne dich selbst, in der Tradition der okzidentalen Philosophie als reine Selbsterkenntnis missverstanden wurde. Nicht davon zu trennen sei aber die Epimeleia heautou, die Sorge um sich selbst. Das Subjekt kann Foucault zufolge nur dann einen Zugang zur Wahrheit erhalten, wenn es sich in fortlaufender Übung als bewusst Handelndes hervorbringt und gestaltet. Die Wahrheit eines Menschen, so der Philosoph, stellt sich in seinem Leben heraus. Das menschliche Selbst ist für Foucault keine einheitliche oder in sich abgeschlossene Gestalt, sondern ganz im Sinne Nietzsches ein Gesellschaftsbau vieler Seelen. Das Objekt ist keine Substanz, es ist eine Form, und diese Form ist weder vor allem noch durchgängig mit sich selbst identisch. Sie haben zu sich selbst nicht dieselbe Art von Verhältnis, wenn sie sich als politisches Subjekt konstituieren, das zur Wahl geht oder das in einer Versammlung das Wort ergreift, als wenn sie versuchen, ihr Begehren in einer sexuellen Beziehung zu verwirklichen. Es gibt zweifellos Beziehungen und Interferenzen zwischen diesen verschiedenen Formen des Subjekts, aber man steht nicht demselben Typus von Subjekt gegenüber. In jedem dieser Fälle spielt man mit verschiedenen Formen der Beziehung zu sich selbst oder bildet sie aus. Michel Foucault kämpft gegen eine Machtform, die aus Individuen unterworfene Subjekte macht, gegen eine Gewalt, die jeden zu seiner Wahrheit zwingt, gegen eine wissenschaftliche oder administrative Inquisition, die die Menschen in Kategorien einteilt und sie an starre Identitäten bindet. Die eingespurten Formen der Selbsterkenntnis sollen überwunden werden. Es ist kein Wunder, dass die Gender- und Queer-Theoretiker der 90er und Nullerjahre an Foucaults Denken angeknüpft haben. Seit seinem Buch »Der Wille zum Wissen« hat er den Zusammenhang von Macht und Subjektivierung stets im Kontext sexueller Erfahrung beschrieben. Indem er die geschlechtlichen und sexuellen Kategorien als Produkte eines wissenschaftlichen Diskurses des 19. Jahrhunderts beschrieb, wandte er sich gegen deren vermeintliche Natürlichkeit und offenbarte zugleich ihren Gewaltcharakter. Die Grausamkeit der Zuschreibung erfahren besonders jene am eigenen Leib, die sich in die bipolaren Schemata der sozialen Klassifikation nicht einfügen lassen. Die, die sich jenseits des Begriffspaares männlich-weiblich oder jenseits der monosexuellen Matrix verorten, sich zum Beispiel mal dem einen, mal dem anderen Geschlecht zuwenden. Jene Subjekte also, die auf den Zwischenstufen der etablierten Kategorien stehen. Foucault ist einer der Ersten, der die Kämpfe gegen Ausbeutung und Unterdrückung mit den Kämpfen gegen Identifizierung verbindet. Ganz allgemein gibt es drei Arten von Kämpfen. Die einen richten sich gegen die ethnischen, sozialen und religiösen Formen von Herrschaft, andere prangern die Ausbeutung an, die den Einzelnen von seinem Erzeugnis trennt, und wieder andere kämpfen gegen alles, was den Einzelnen an sich selbst bindet. Heute gewinnt der Kampf gegen die Formen der Objektivierung, gegen die Unterwerfung der Subjektivität immer größere Bedeutung, auch wenn der Kampf um Ausbeutung und Herrschaft nicht verschwunden ist, im Gegenteil. Es handelt sich um Kämpfe, die den Status des Individuums in Frage stellen. Einerseits treten sie für das Recht auf Anderssein ein und betonen alles, was die Individualität des Individuums ausmacht. Andererseits wenden sie sich gegen alles, was den Einzelnen zwingt, sich in sich selbst zurückzuziehen und was ihn an seine eigene Identität bindet. Dass Foucault sich vehement gegen eine Gewalt stemmt, die die Individuen identifiziert, sie zu erkennen meint, wird auch vor dem Hintergrund seiner persönlichen Geschichte verständlich. Foucault hatte sich im Laufe seines Lebens mit etlichen Zuschreibungen auseinanderzusetzen, mit denen seine Anhänger und Widersacher versucht haben, ihn zu etikettieren. Mich hat verblüfft, dass ich von Anbeginn von den Marxisten als ein Feind, von den Leuten von rechts als ein Feind und von den Leuten der Mitte als ein Feind angesehen wurde. Es gab Marxisten, die es fertig brachten zu behaupten, ich sei eine Gefahr für die westliche Demokratie. Das ist so geschrieben worden. Und ein Sozialist schrieb, der Kämpfer, der mir am nächsten stünde, wäre Adolf Hitler in Mein Kampf. Ich bin von den Liberalen als ein technokratischer Agent der gaullistischen Regierung, ich bin von den Leuten von rechts als ein gefährlicher Anarchist von links angesehen worden. Ein amerikanischer Professor fragte an, warum man an die amerikanischen Universitäten einen Kryptomarxisten wie mich einladen würde, der offensichtlich ein Agent des KGB wäre und so weiter. Michel Foucault hatte viele Gesichter und zahlreiche Masken. Die Menschen, die ihn kannten oder meinten, ihn gekannt zu haben, zeichnen die verschiedensten Bilder von ihm. Man sollte ihn nicht fragen, wer er sei, und ihm nicht sagen, er solle der gleiche bleiben, erklärte er im Vorwort zur Archäologie des Wissens. Leben und Werk von Foucault kreisen immer wieder um den Begriff der Erfahrung. Eine wirkliche Erfahrung in der Liebe, in der Freundschaft, im Rausch, in der Musik, im Denken, im Lesen, im Schreiben sei etwas, das einen maßgeblich verändern könne. Auch seine Philosophie begriff er als eine solche Form von Erfahrung. Mit seinen Schriften wollte er einen neuen Blick auf alte Probleme werfen, die sich die Menschen durch die Zeiten hindurch auf verschiedene Weise gestellt haben. Die Werkzeuge und Träume, die er bereitstellte, sollten sowohl ihm selbst als auch seinen Lesern die Möglichkeit geben, eine andere Beziehung zum Leben einzugehen. Nach dem Schreiben oder nach der Lektüre, so hoffte er, könnte man vielleicht ein neues Verhältnis zu jenen scheinbar zeitlosen Phänomenen entwickeln, die uns selbstverständlich erscheinen. Foucault über sich, sein Denken, sein Schreiben, sein Leben. Ich denke niemals völlig das Gleiche, weil meine Bücher für mich Erfahrungen sind. Erfahrungen im vollsten Sinne, den man diesem Ausdruck beilegen kann. Eine Erfahrung ist etwas, aus dem man verändert hervorgeht. Wenn ich ein Buch schreiben sollte, um das mitzuteilen, was ich schon gedacht habe, ehe ich zu schreiben begann, hätte ich niemals die Courage, es in Angriff zu nehmen. Ich schreibe nur, weil ich noch nicht genau weiß, was ich von dem halten soll, was mich so sehr beschäftigt. Ich bin ein Experimentator in dem Sinne, dass ich schreibe, um mich selbst zu verändern und nicht mehr dasselbe zu denken wie zuvor.